Korax 95,9. Aufstehen. Hinlegen. Radio Korax hören. Das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Es ist schon wieder soweit. Es ist morgens früh um 7 am 12. November. Hier ist Lena am Mikrofon von Radio Korax. Ich bin zu hören in Halle auf der 95,9 zum Beispiel oder digital. Ich bin noch ziemlich müde. Vielleicht geht es euch auch so. Vielleicht macht es euch ein bisschen den Morgen schöner zu hören, dass ihr ihn nicht alleine verbringen müsst, wenn ihr eingeschaltet seid, sondern mit mir zusammen zum Beispiel und einigen anderen Stimmen, die wir für den heutigen Tag, für das heutige Morgenmagazin zusammengetragen haben und die mich auch hier im Studio begleiten werden. Ich begrüße euch erstmal an den unterschiedlichen Hörgeräten, zum Beispiel bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg auf DAB+ und auf der UKW in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7, bei Radio Blau in Dresden, bei Coloradio in Radio Blau in Leipzig, meine ich, Coloradio in Dresden, in ganz Sachsen über den Rundfunkkombinat, bei Radio Swupfurt in Frankfurt an der Oder auf DAB+, bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1 und auf DAB+ und auch bei Radio Stuttgart auf der 99,2. Ja, was haben wir heute vor? Ich bin zum Beispiel für 8.30 Uhr an diesem Morgen zum Interview verabredet mit einer Autorin, Journalistin, Politologin, deren Name Antje Schrupp ist. Antje Schrupp hat sich schon in den vergangenen Jahren viel mit feministischer Bewegung, mit feministischen Persönlichkeiten beschäftigt, aber auch mit der Geschichte und Theorie des Anarchismus mit bestimmten Anarchistinnen. Und Antje Schrupp hat in diesem Jahr wieder ein neues Buch vorgelegt, das heißt Unter allen Umständen frei. Und über dieses Buch möchte ich dann später an diesem Morgen mit Antje Schrupp selbst auch sprechen. Anlass ist der heutige Tag, das heutige Datum, der 12. November, denn zumindest in Deutschland ist an diesem Tag Historisches passiert. Vor 107 Jahren, nämlich am 12. November 1918, ist der Stein ins Rollen gebracht worden, der dann dazu beigetragen hat, dass das Frauenwahlrecht in Deutschland durchgesetzt wird. Nun hat sich Antje Schrupp gar nicht so sehr mit dem Frauenwahlrecht in Deutschland oder der Emanzipationsbewegung in Deutschland in ihrem neuen Buch auseinandergesetzt und trotzdem, da ja die unterschiedlichen feministischen, progressiven Bewegungen weltweit immer auf der einen oder anderen Weise miteinander verbunden sind, haben wir das als Anlass genommen, über ihr Buch zu sprechen. Sie schaut vor allem auf die amerikanische feministische Bewegung anhand dreier Charaktere, Lucy Parsons, Emma Goldman und Victoria Woodhull zum Beispiel. Ja, das ist aber noch ein bisschen hin, wie gesagt, anderthalb Stündchen. Ein zweites Live-Gespräch ist für heute geplant. Ich freue mich, dass Ole Horn zugesagt hat, hier ins Morgenmagazin zu kommen um 9 Uhr. Ole Horn ist Teil der Ortsgruppe Fridays for Future in Halle. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, steht der nächste Klimastreik an am Freitag, den 14.11. Natürlich nicht nur hier in Halle, sondern an unterschiedlichen Orten, international sogar. Und ja, was geplant ist für diesen Tag, wo man sich zumindest hier in Halle treffen kann und einiges mehr, vielleicht auch die Sinnhaftigkeit dieser Klimastreiks, darüber möchte ich mit Ole ins Gespräch kommen später. Aber an diesem Morgen fangen wir erstmal ein bisschen entspannt an mit sanften Klängen. Ich habe mal in meiner digitalen Bibliothek dieser Tage geforscht und habe einige Entdeckungen gemacht, die ich schon wieder ganz vergessen hatte, die irgendwann mal vor einigen Jahren in meinem Leben gekommen sind. Songs, die ich gerne gehört habe, dann ja, in der Bedeutungslosigkeit meines Kopfes irgendwo verschwunden sind und jetzt wieder zutage getreten sind und Einer dieser melodiösen Songs, der kommt von der Gruppe Porn Sword Tobacco, was es mit dem Namen auch immer auf sich haben mag. Jedenfalls heißt der Song I Love Riding My Bicycle und ich kann mich erinnern, dass ich den Titel gelesen und dann gehört habe und dachte mir, ach ja, das passt eigentlich gut zusammen, das, was man auf die Ohren bekommt. Das macht irgendwie Lust, zum Beispiel leise mit Kopfhörern, wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist, ein bisschen zu träumen vielleicht, sich natürlich dabei nicht vom Verkehr ablenken lassen, ist klar. Wir hören mal zusammen rein. Porn Sword Tobacco mit I Love Riding My Bicycle. Thank you. Während wir hier das Lied gehört haben, I Love Riding My Bicycle, hatte ich ein bisschen Zeit nachzuschauen, weil mir gar nicht mehr bewusst war oder wahrscheinlich noch nie bewusst war, wer da eigentlich dahinter steckt, hinter Porn's World Tobacco. Ich habe es herausfinden können, ein Mensch namens Henrik Jonsson, ein schwedischer Producer von elektronischer Musik und der, wie der Name vielleicht schon ein bisschen vermuten lässt, kommt aus Schweden. Und zwar aus einer Kleinstadt in Schweden namens Trollhättan, 75 Kilometer nördlich von Göteborg gelegen. Und irgendwie finde ich diesen Städtenamen ganz drollig, weil ich mit Schweden zum Beispiel diese alte Fernsehserie verbinde, Ferien auf Saltkrokkan. Und da zum Beispiel gab es immer das Trollkind oder ein kleines Kind, was Teil dieser Serie ist. Es wurde immer als das Trollkind behandelt sozusagen. Und das ist tatsächlich ein kleines Städtchen mit ungefähr 50.000 EinwohnerInnen gibt, was Trollhättan heißt. Das finde ich ganz entzückend. Und vielleicht spielen wir noch, oh je, Entschuldigung für die kratzige Stimme, am frühen Morgen. Vielleicht spielen wir noch ein bisschen mehr Musik zum aus dem Fenster schauen und an Fensterbilder denken möglicherweise. Musik von Fenster, Memories hören wir. Oh, Memories von Fenster. Vielleicht kennt ihr die Gruppe aus Berlin, die besteht schon seit einer ganzen Weile. Und den Song, den wir gehört haben, der ist auch schon vor 10 Jahren erschienen auf einem Album. Das heißt Emotion, E-M-O-C-E-A-N geschrieben. Nicht so, wie man die Gefühle oder das Gefühl auf Englisch sonst schreiben würde. Und hier auf Bandcamp, da gibt es Stimmen, die sich zu dem Album äußern. Zum Beispiel hat Brandon Thompson geschrieben: Love the bass on this song, the rubbery tone, space between and timing of the notes, the sliding around. The woodwind solo that comes in at 3:30 is hella smooth and sexy. Das schreibt Brandon Thompson bei Bandcamp über seinen Lieblingstitel auf dem Album, was wir gerade gehört haben, Memories von Fenster. Jetzt ist es aber erstmal Schluss mit lustig und mit Unterhaltungsmusik und Vergnügen. Und wir gehen ins erste Thema rein. Nämlich hat gerade gestern die 30. UN-Klimakonferenz begonnen, kurz COP30, und zwar im brasilianischen Belém. Sie geht noch bis zum Freitag, den 21. November. Vertreterinnen aus 192 Staaten treffen sich dort, um über die Zukunft des Weltklimas zu verhandeln. Mit dabei sind auch sogenannte Beobachterinnen. Eine von ihnen ist Viviane Radatz. Sie leitet den Bereich Klimaschutz und Energiepolitik des Worldwide Fund for Nature in Deutschland, kurz WWF, und ist aktuell in Brasilien mit dabei. Um mehr über die COP30 zu erfahren, sprach Radio Loro in Rostock mit ihr. Zunächst wird erläutert, wer denn eigentlich die staatlichen Vertreterinnen sind, die sich da in Belém treffen. Die Delegationen, die sind aus den entsprechenden zuständigen Ministerien der Länder. Das sind hochrangige Ministeriumsvertreter. Vor allen Dingen in der zweiten Woche kommen dann auch zum allergrößten Teil direkt die Minister und MinisterInnen. Und war jetzt schon in der letzten Woche das sogenannte Leaders Summit. Da waren die Staatschefs und Staatschefinnen eingeladen, kurze Reden zu ihrem Beitrag zum internationalen Klimaschutz zu halten. Bundeskanzler Merz war auch vor Ort. Wie bewerten Sie das Ganze? Es war schon ein sehr wichtiges Signal, dass Deutschland mit dem Kanzler dort vor Ort war. Man muss sagen, der Bundeskanzler hat betont und bekräftigt, dass Deutschland sich als Partner der internationalen Staatengemeinschaft sieht, als Partner für Klimaschutz, für Tropenwaldschutz vor Ort war und auch weiterhin zur Verfügung stehen wird. Allerdings fehlten für diese Bekräftigung dieser Partnerschaft schon sehr deutlich entsprechende Zusagen und konkrete Beiträge für Deutschland. Der Kanzler hat gegen allen Erwartungen und zur großen Enttäuschung vieler Länder und auch uns nichts dazu gesagt, wie viel Geld Deutschland in den internationalen Tropenwaldfonds einzahlen wird. Er hat auch im Prinzip nicht über die Energiewende gesprochen, die in Deutschland ja sehr erfolgreich vorangeschritten ist. Stattdessen hat er mehrfach Technologieoffenheit erwähnt und sich nochmal sagen als deutschen Beitrag insbesondere das Kohlenstoffspeichergesetz, also das CCS-Gesetz, genannt. Das blieb schon hinter den Erwartungen für einen verlässlichen Klimaschutzpartner zurück und war daher kein sehr gelungener Start auf dem internationalen Klimaparkett für die neue Bundesregierung. Ja, ein Thema haben Sie schon gesagt, der COP30 in diesem Jahr, den Schutz des tropischen Regenwaldes. Welche weiteren Themen werden denn noch verhandelt auf dieser UN-Klimakonferenz? Wir haben in diesem Jahr die Deadline gehabt, in der die Länder ihre nationalen Klimabeiträge einreichen sollten. Das ist ja die Logik von Paris. Man hat ein gemeinsames Ziel und jedes Land sagt dann, was es beiträgt. Und dann wird das analysiert und dann werden die Länder sozusagen, wenn diese Beiträge nicht ausreichen, im Prinzip zurückgeschickt, um diese Beiträge zu erhöhen. Und in diesem Jahr sollten diese Beiträge eingereicht werden, über 190 Länder. Bis jetzt gibt es nur knapp unter 80 von diesen Klimabeiträgen. Auch die EU hat es gerade mit Hängen und Würgen geschafft, einen Tag sozusagen, bevor es mit dem Leaders Summit losging, tatsächlich diesen Klimabeitrag für die EU zu verabschieden. Für 2035 mit, aber auch nur einem Korridor an Emissionsminderungen. Eigentlich war natürlich ein oberer Wert von diesem Korridor erwartet worden, aber die EU konnte sich auch darauf nicht einigen. Und wir sehen einfach eine große Lücke bei diesen nationalen Klimabeiträgen. Wir sind auf dem Kurs zu 2,8 Grad. Ich erinnere daran, das Paris-Ziel war höchstens eine 2-Grad-Erhöhung, möglichst 1,5 Grad. In den letzten Jahren wurde im Prinzip dieses Ziel, bei 1,5 Grad Temperaturerhöhung zu bleiben, auch von der internationalen Staatengemeinschaft nochmal sehr bekräftigt und auch nochmal für rechtlich verbindlich erklärt vom Internationalen Gerichtshof. Und hier ist natürlich also dann noch eine sehr große Lücke. Und eine der Dinge, die bei dieser COP passieren müssen, ist, dass eine Antwort auf diese Lücke gefunden werden muss, eine politische Antwort aller Länder, die hier verhandeln, wie sie mit dieser Lücke umgehen wollen. Und dazu muss es natürlich auch um die globale Energiewende gehen. Dazu wurden vor 2 Jahren Ziele verabschiedet. Zum einen von der Abkehr von fossilen Energien, die ja für den absolut größten Teil der Erderwärmung verantwortlich sind, aber dann eben auch zum erneuerbaren Ausbau und zur Energieeffizienz. Und für diese Ziele braucht es sozusagen einen Umsetzungsfahrplan, wie man da weiterkommt. Weiterer Punkt ist, im letzten Jahr wurde neue Klimafinanzierungsziele verabschiedet. Und auch hier brauchen wir hier weiterum auch eben einen Fahrplan für die Umsetzung, wann welche Länder wie viel zahlen und ihre Beiträge aufstocken. Was muss denn jetzt unbedingt gemacht werden in Sachen Klimaschutz? Es ist natürlich hier ein großes Ausrufezeichen, dass der Austragungsort Belém hinter diese COP stellt, weil sie eben mitten im Amazonas stattfindet. Und der Amazonas ist nicht nur für Brasilien, nicht nur für Südamerika, sondern für die ganze Welt ein sehr wichtiger Klimaregulator. Und er hat sehr, sehr lange Zeit für uns alle Treibhausgase geschluckt. Und er steht eben kurz vor diesem Kipppunkt, kurz vor der Schwelle, wo der Amazonas eben dann nicht mehr Treibhausgase aufnimmt, sondern abgibt. Und das hätte wirklich irgendwie drastische Konsequenzen, natürlich hier vor Ort für die Biodiversität weltweit, aber eben auch für das Klima weltweit. Und deshalb ist gerade auch der brasilianischen Präsidentschaft wichtig gewesen, hier wirklich etwas für den Tropenwaldschutz voranzubringen, diesen Tropenwaldfonds, der hier schon verabschiedet wurde in der letzten Woche. Hier muss natürlich einfach nochmal deutlich mehr Commitments, vor allen Dingen eben der Industrieländer geben, damit dieser Fonds auch wirklich gut starten kann und damit dann die Tropenwaldländer auch tatsächlich von ihm profitieren können, genauso wie eben dann auch die indigene Bevölkerung, die in diesen Ländern im und vom Wald lebt und den Wald schützt. Die müssen von diesem Fonds profitieren können, um eben diesen Waldschutz auch recht erhalten zu können. Ja, wie optimistisch sind Sie persönlich, dass dort positive Ergebnisse erzielt werden auf der COP30? Das kann man natürlich am Anfang nie so ganz genau sagen. Jede COP hat auch ihre eigene Dynamik. Es kommt eben jetzt darauf an, dass die Dinge tatsächlich konstruktiv diskutiert werden und da drüber steht, dass die Staaten sich hier auf etwas einigen können. Ich denke doch, dass wir zu bestimmten Punkten hier zu Lösungen kommen werden und hoffe wirklich sehr, dass es vor allen Dingen in der Ambitionslücke und auch in einem Anpassungsthema nochmal deutlich vorangeht. Bis jetzt gab es ja eben schon den Launch von dem Tropenwaldfonds. Das ist ja schon mal ein positives Signal. Und ich hoffe, dass mit diesem positiven Signal dann natürlich auch jetzt die Verhandlungen zu allen anderen Themen losgehen können. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview. Sehr gern. Wir haben hier ein Interview gehört über die 30. UN-Klimakonferenz. Das war Radio Loro in Rostock im Gespräch mit Viviane Radatz vom WWF, die wir gerade gehört haben. Es ist 7.25 Uhr am 12. November und das bedeutet, zumindest hier für Halle an der Saale ist in dieser Minute die Sonne zu sehen, Sonnenaufgang. Zumindest, wenn man an der richtigen Stelle steht und wenn dann auch noch das Wetter passt. Zumindest hier in Halle soll die Sonne ein bisschen durchkommen zwischen den Wolken. In anderen Teilen Deutschlands sieht das etwas anders aus. Zum Beispiel in Berlin heute total bewölkt. Ich habe übrigens gerade mal kurz verglichen, wann eigentlich hier wo die Sonne aufging, weil wir ja an unterschiedlichen Stationen, Orten in Deutschland zu hören sind. Oder ich zu hören bin. Ich bin ja nur gerade alleine im Studio. Und es ist zum Beispiel in Berlin schon um 7.23 Uhr gewesen, in Halle um 7.25 Uhr und in Stuttgart um 7.28 Uhr. Also immer ein bisschen versetzt, weil wir ja unterschiedliche Standorte haben. Alles eigentlich auch nicht so wichtig. Ich laber hier ein bisschen vor mich hin und mache vielleicht einfach weiter mit Musik. Und die kommt von einem meiner Lieblingskünstler überhaupt, der heißt Sparkle Horse. Und das Lied, was ich ausgesucht habe, das heißt Most Beautiful Widow in Town. We were both standing in your mother's living room, sweating up a storm in that terrible month of June. And the sweat rolled down your cheek and into your mouth. I know this must have been a dream, 'cause your mother would never let me in her house. You are the most beautiful widow. You are the most beautiful widow. You are the most beautiful. Later, the glassy month of December, I stood with my hands in my pockets, trying to avoid a shiny wedding portrait hanging on that old woman's wall. 'Cause I knew you'd be wearing a smile that'd be too painful to look upon. You are the most beautiful widow. I bet you are the most beautiful widow. I bet you are the most beautiful widow. Beautiful Widow in Town von Sparkle Horse haben wir gehört. Wer mich kennt und wer mich noch ein bisschen besser kennt, hat wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich großer Fan von der Popsängerin Billie Eilish bin. Da bin ich nun auch bei weitem nicht die Einzige, sondern eine von, ja, Millionen will ich schon fast sagen. Ist wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich. Und apropos Millionen, ein Grund, warum ich sie jetzt nicht ständig im Radio spiele, ist, dass ich mir mal den Vorsatz gesagt habe, dass ich versuchen möchte, zumindest Millionärinnen oder sogar Milliardärinnen, aber vor allem eben Millionärinnen, die es dann doch nochmal ein paar Mal häufiger gibt, nicht hier im freien Radio zu spielen. Manchmal weiß man es natürlich nicht so genau, manchmal denkt man vielleicht gar nicht so drüber nach, aber ein Grund, vielleicht jetzt doch nochmal Billie Eilish hiermit auch ins freie Radio zu nehmen, ist, dass sie sich kürzlich eigentlich schon politisch geäußert hat bei einer Preisverleihung oder einer großen Konferenz in New York. Und da hat sie zum einen bekannt gegeben, dass sie einige ihrer verdienten Millionen abgeben wird oder jetzt vielleicht schon abgegeben hat, an Charity-Organisationen, nämlich 11,5 Millionen Euro, hat sie gesagt, wird sie spenden. Von Stephen Colbert, dem Comedian, ist es verkündet worden. Und der hat sie dann selbst auch auf die Bühne gerufen. Und die kurzen Sätze, die sie da gesagt hat, die gingen so ungefähr darum, dass sie Milliardäre auffordert, eben auch ihr Geld abzugeben, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den Millionenbeträgen, die sie auf dem Konto hat und eben diesen absurd hohen Zahlen, die einige, die da mit ihr im Raum waren, unter anderem Mark Zuckerberg, auf dem Konto haben. Und das fand ich für diese Reichweite und Plattform, die sie hat, doch einen ganz coolen Move, auch wenn man jetzt natürlich aus der eher linken Perspektive sagen würde, das reicht noch lange nicht und ist jetzt eigentlich auch nicht so revolutionär vielleicht. Und trotzdem hat sie für mich nochmal ein bisschen sympathischer gemacht und ich habe jetzt einfach nochmal an sie gedacht bei meiner Musikauswahl hier in diesem Morgen fürs Morgenmagazin der Freien Radios und habe einen schönen Aufsteh-Song, Frühstückssong von ihr mitgebracht, der schon ein bisschen älter ist und der heißt Come Out and Play. Wake up and smell the coffee. Is your cup half full or empty? When we talk, you say it softly, but I love it when you're awfully quiet. Quiet. You see a piece of paper. Could be a little greater. Show me what you can make her. You'll never know until you try it. You don't have to keep it quiet. Hier das Morgenmagazin vorbereiten, dann überlegen wir manchmal, schauen wir uns das Datum an des Tages und überlegen, was könnte an diesem Tag passiert sein, welche Menschen haben vielleicht ihren Geburtstag oder auch ihren Sterbetag. Und so einen Sterbetag oder Todestag, den haben wir gefunden von einer bedeutenden Persönlichkeit. Heute ist nämlich der 31. Todestag von Wilma Rudolph. Die Athletin hat entgegen aller Schwierigkeiten und Erwartungen vor 75 Jahren Rekorde gebrochen. 1960 nämlich kämpft sich die US-Amerikanerin Wilma Rudolph bei den Olympischen Spielen in Rom auf das Siegertreppchen. Als erste Frau wird sie dreifache Siegerin im Sprint und damit zur internationalen Sportikone. Und das, obwohl sie mit 4 Jahren an einer Polio-Infektion erkrankte. Eine Krankheit, die bis heute als unheilbar gilt und Wilmas linkes Bein komplett lähmte. Wilma wird außerdem 1974 als erste afroamerikanische Frau in die Hall of Fame der Leichtathletik aufgenommen und engagierte sich nach ihrer sportlichen Karriere bis zu ihrem frühen Tod für die Förderung von afroamerikanischen Nachwuchssportlerinnen. Der nächste Beitrag erzählt von Wilmas Lebensweg und ihrer besonderen Rolle im Spitzensport für Frauen und BIPOC. Wilma Rudolph was the first American woman to win 3 gold medals in a single Olympics. She became an overnight sensation. Das sagte Joanna Hayes, ehemalige US-amerikanische Hürdenläuferin und Olympiasiegerin, über Wilma Rudolph. Niemand, der Wilma Rudolph bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom gesehen hatte, hätte vermutet, dass die dreifache Olympiasiegerin im Sprint in jungen Jahren an Kinderlähmung erkrankt war und sie unter anderen Umständen vielleicht nie oder nur eingeschränkt hätte laufen können. Aber durch die Bemühungen ihrer Familie und ihrem eigenen Willen schaffte sie, was niemand für möglich gehalten hätte. Wilma Claudine Rudolph, wie ihr vollständiger Name war, wurde am 23. Juni 1940 in St. Bethlehem im US-Bundesstaat Tennessee geboren. Sie kam als Frühgeborenes mit gerade einmal 2 Kilogramm auf die Welt und war, wie man sich vorstellen kann, nicht gerade widerstandsfähig und erkrankte so in frühen Jahren erst an einer doppelten Lungenentzündung und dann auch noch an Scharlach, was schon besorgniserregend genug war. Aber dann kam schließlich noch das hinzu, was ich gerade schon erwähnt habe, nämlich eine Polio-Infektion, auch bekannt als Kinderlähmung. Diese Polio-Erkrankung oder Kinderlähmung, die Wilma mit gerade einmal 4 Jahren ereilte, ist bis heute, und das fand ich ziemlich erschreckend, als ich das nochmal nachgelesen habe, eine Krankheit, bei der eine Behandlung der Krankheitsursache durch Bekämpfung der Erreger nicht möglich ist. Lediglich die Beschwerden können gelindert werden durch strenge Bettruhe und entzündungshemmende Schmerzmittel. Und man muss da auch nochmal bedenken, das ist der Stand von heute und Wilma wurde in eine arme afroamerikanische Familie hineingeboren und mit 21 Geschwistern und Halbgeschwistern hätte man vielleicht eher vermuten können, dass die Eltern nicht die Kapazitäten hatten, um sich rund um die Uhr um ihre kleine Tochter zu kümmern. Aber die Entschlossenheit und dieser Zusammenhalt der Familie finde ich wirklich wahnsinnig beeindruckend, denn erstmal muss man sich nochmal bewusst machen, dass die Familie in der Stadt Clarksville in den 40er Jahren lebte, wo es zumindest in diesem Ort immer noch die sogenannte Rassentrennung gab, weshalb Wilmas Mutter Blanche mehrere Kilometer zu der nächstgrößeren Stadt Nashville fahren musste, um überhaupt erstmal eine Diagnose zu erhalten. Ja, diese Diagnose, die lautete dann alles andere als ermutigend. Durch die Polioerkrankung war Wilmas linkes Bein komplett gelähmt, was die Ärzte zu der Überzeugung brachte, dass sie nie wieder ohne Hilfsmittel gehen könnte. Eine Diagnose, die die meisten wahrscheinlich erstmal in Verzweiflung stürzen würde, aber nicht Wilmas Eltern, die ihre Tochter immer wieder bestärkten und mit ihrer positiven Art dafür sorgten, dass Wilma gar nicht daran zweifelte, wieder gesund zu werden, wie sie selbst in einem Interview schilderte. My household was so positive. Not so much the doctors, but I mean my mother, she always told me that one day that I'd walk without braces. And I had begun to believe it. I believed it very early. My father was just the opposite. He was a lot more protective. He didn't really want me to take the brace off that often, so I didn't really get to take it off. But as I always state, there was a good form of cheating for me because I used to sneak and take it off. And they would help me and they would massage me. And I did that for about 1.5 years. Before the doctors actually knew that I was taking the brace off. But no, I never once thought that I would not walk because I was surrounded by people that were positive about it. Wilmas Eltern nahmen also die Diagnose ernst, aber sie akzeptierten sie nicht. Und das war wahrscheinlich Wilmas Rettung. Wie Wegen der gerade schon angesprochenen Rassentrennung in Clarksville gab es dort keine ausreichende medizinische Versorgung für afroamerikanische Familien und deswegen fuhr Blanche mit Wilma jede Woche zweimal nach Nashville, um die notwendigen physiotherapeutischen Behandlungen zu erhalten. Darüber hinaus arbeitete zu Hause die ganze Familie daran, Wilma wieder gesund zu machen. Well, I think when we want to talk about a fun aspect of it, I can think about, you know, the wonderful sisters and brothers that I had, that each time a different one went with my mother or my aunt, that took me to the hospital so that they in turn could learn how to give me the exercises and the massages also. So it really became a household ritual. Wie ihr gerade gehört habt, massierten Wilmas Geschwister ihr Bein mehrmals täglich und halfen ihr bei Übungen, die entscheidend waren, um die Lähmung zu bekämpfen. Und das muss wahnsinnig wehgetan haben, wenn ich mir vorstelle, dass bei einer Lähmung das Körperteil ja gar nicht bzw. nur sehr schlecht bewegt werden kann und dann jeden Tag das eben bewegt werden muss. Und ich glaube kaum, dass es in der Zeit erschwingliche entzündungshemmende Schmerzmittel gab, die die Schmerzen ausreichend gelindert haben. Aber dieses Aufsichtnehmen der Schmerzen und diese ganze Mühe, die sollte sich auszahlen. 2 Jahre lang konnte Wilma nur im Bett liegen, aber mit 6 lernte sie dann wieder zu laufen. Zunächst mit einer Beinschiene und dann mit orthopädischen Schuhen und Krücken. Im Alter von 8 Jahren stellte Wilma schließlich die Krücken zur Seite und mit 11 Jahren zog sie auch ihre Spezialschuhe aus. In dieser Zeit entdeckte sie ihre Leidenschaft für den Sport, als sie anfing, mit einem ihrer Brüder Basketball im Hinterhof zu spielen. Trotz ihrer orthopädischen Stiefel war sie schneller und beweglicher als manch anderer, obwohl sie sich bis dahin nicht einmal für Sport interessiert hatte. I knew absolutely nothing about sport. As a matter of fact, I didn't even know that young girls were allowed to participate in the world of athletics. It was a foreign word to me. I think I discovered girls in athletics about 13 years old, and my sister Yvonne, that was 2 years older than I, was playing basketball. And my first discovery was really basketball. Beim Basketballspielen fand sie besonders Gefallen am Laufen, das für sie zum Ausdruck von Freiheit und Selbstverwirklichung wurde. Ihr Talent blieb auch nicht lange unbemerkt. Ed Temple, der Leichtathletiktrainer der Tennessee State University, entdeckte Wilma 1955 bei einem Basketballspiel, wie der Sportmoderator Larry Burnett erzählt. During her high school years, Wilma Rudolph was a great basketball player, and Ed Temple from Tennessee State University saw her, and he saw a lot of potential, not only in basketball, but also in track. He had her work out with the college track team in the summers. Ed Temple erkannte ihre außergewöhnliche Geschwindigkeit und vermittelte ihr ein Sportstipendium an seiner Hochschule. Wilma ergriff diese Chance und trainierte hart, um sich bereits 1956 im Alter von 16 Jahren für die Olympischen Spiele in Melbourne zu qualifizieren. Dort gewann sie dann ihre erste Olympiamedaille, Bronze in der 4x100-Meter-Staffel. Kurz vor ihrem Aufstieg zur internationalen Königin des Sprints schreibt sie bei den US-Meisterschaften am 9. Juli 1960 in Texas Sportgeschichte, indem sie den 200-Meter-Weltrekord von Betty Cuthbert übertrumpft und als erste Frau der Welt in 22,9 eine Zeit unter 23 Sekunden erzielt. Ihr großer Durchbruch kam dann wenig später bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom, wo sie vor den Augen der Welt in allen 3 Disziplinen, wo sie angetreten war, Gold gewann. Im 100-Meter-Lauf, im 200-Meter-Lauf und in der 4x100-Meter-Staffel, bei der sie als Schlussläuferin die USA zum Sieg führte, übrigens kurz vor dem deutschen Quartett. Mit diesen Leistungen wurde Wilma Rudolph zur ersten Amerikanerin, die 3 Goldmedaillen bei den gleichen Olympischen Spielen gewann. Ihr Erfolg machte sie nicht nur zum Star des Sports, sondern auch zur Symbolfigur der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die zu dieser Zeit in den USA zunehmend an Kraft gewann. Der Gouverneur von Tennessee plante eine Parade zu ihren Ehren, doch Wilma stimmte nur unter der Bedingung zu, dass Menschen aller Hautfarben daran teilnehmen dürften. Dank ihres Einflusses wurde dieses Ereignis zur ersten integrierten Feier in Clarksville, wie Moderator und Dokumentarfilmer Bobby DeMuro berichtete. Wilma Rudolph Day was the first integrated event in municipal history in the city of Clarksville, Tennessee. Nach ihren Siegen in Rom setzte Wilma Rudolph ihre sportliche Karriere nur noch kurze Zeit fort. Bei einem Länderkampf zwischen den USA und der UdSSR 1961 stellte sie in Moskau einen neuen Weltrekord im 100-Meter-Lauf auf, den sie wenige Tage später in Stuttgart erneut verbesserte. Doch bereits 1962, im Alter von 22 Jahren, zog sie sich aus dem Leistungssport zurück, begründet durch eine Blinddarmoperation sowie ihre erste Schwangerschaft. Sie hatte 1961 den Baseballspieler William Ward geheiratet, die Ehe hielt jedoch nur 2 Jahre und später heiratete sie ihren Jugendfreund Robert Eldridge, mit dem sie 4 Kinder bekam. Aber auch diese Ehe wurde 1980 geschieden. Trotz ihres frühen Rückzugs aus dem aktiven Sport blieb Wilma Rudolph eine bedeutende Figur in der amerikanischen Öffentlichkeit. 1974 wurde sie als erste afroamerikanische Frau in die Hall of Fame der Leichtathletik aufgenommen. Zudem setzte sie sich in den folgenden Jahren verstärkt für den Sport und die Förderung junger Talente ein. Sie gründete 1967 die Wilma Rudolph Foundation, die sich zum Ziel setzte, afroamerikanische NachwuchssportlerInnen zu unterstützen. Besonders engagierte sie sich für junge Frauen, darunter auch spätere Stars wie Florence Griffith Joyner, die in ihre Fußstapfen treten sollte. In einem Interview betonte Wilma, wie wichtig Bildung und der Glaube an sich selbst sind, wenn es um die Erfüllung der eigenen Träume geht. The most important aspect about anything that one wants to be is that they have to believe it first. And as long as they believe it and start working toward it, then they can walk away with whatever happens and feel good about whatever the accomplishment is. I also let them know that the most important aspect of being in the world of athletics is being able to trade it for a sound, solid education. The key is education. And when you build that foundation together, you have it made because you take that discipline and that determination that comes from the world of sport and you apply it to the world of education. It works for young people. And that is what we advocate at the Wilma Rudolph Foundation. Wilma Rudolph war nicht nur eine sportliche Ausnahmeerscheinung, sondern auch ein Symbol für den Kampf gegen die Rassentrennung und für die Rechte afroamerikanischer Frauen. Trotz ihrer Erfolge erkannte sie schnell die gesellschaftlichen Hürden, denen sie als schwarze Frau in den USA begegnete, und setzte sich unermüdlich dafür ein, diese Barrieren für kommende Generationen abzubauen. In ihrer Autobiografie, die 1977 unter dem Titel Wilma – The Story of Wilma Rudolph erschien, reflektierte sie ihr Leben und ihre Karriere. Im Juli 1994 dann die erschütternde Diagnose – Krebs. Ein Gehirntumor. Schon wenige Monate später, am 12. November 1994, starb Wilma in ihrem Haus in Brentwood, einem Vorort von Nashville. Obwohl Wilma Rudolph nur 54 Jahre alt wurde, schaffte sie in ihrem kurzen, aber intensiven Leben so vieles. Sowohl als Sportlerin, als auch, und das ist noch wichtiger, als Verfechterin sozialer Gerechtigkeit und als Vorbild und Ermutigung für viele Menschen in der Welt. Wir haben einen Beitrag gehört. Im Zuge des 30. Todestages von Wilma Rudolph ist dieser Beitrag entstanden. Heute vor 31 Jahren ist die Spitzensportlerin Wilma Rudolph an einem Hirntumor verstorben. Der Beitrag hat ihre bemerkenswerte Biografie trotz ihres kurzen Lebens verdeutlicht. Wir machen weiter mit Musik und die kommt von Blood Orange und der Song heißt Vivid Light. Thing. There's a bubble on the floor. Interessanter kleiner Turn hier am Ende von dem Lied Vivid Light von Blood Orange, erschienen auf dem jüngsten Album Essex Honey von 2025. Die atomkritische Friedensorganisation IPPNW verurteilt die Ankündigung von Atomwaffentests durch US-Präsident Trump. Die Wiederaufnahme von Atomwaffenexplosionen zu Testzwecken sei ein klarer Tabubruch und könnte unter den anderen Atomwaffenstaaten Nachahmer provozieren. Die IPPNW fordert deshalb von der Bundesregierung, bereits die Ankündigung scharf zu kritisieren. Auch wenn noch eine Reihe von Fragen offen bleiben, die einer kurzfristigen Wiederaufnahme von US-Atomtests im Wege stehen könnten, muss jetzt schnell der Weg der Deeskalation eingeschlagen werden. Über die Details sprach Radio Lora mit Angelika Clausen, der Co-Vorsitzenden von IPPNW. Trump hat gesagt, dass er mit Atomtests wieder anfangen möchte und dass er dazu eben auch die entsprechenden Ministerien aktivieren wird. Er hat dann aber, ich glaube, er nennt das jetzt Kriegsministerium, von dem Kriegsministerium gesprochen, also dem Verteidigungsministerium der USA. Nun ist in den USA das Ministerium für Energie für Atomwaffen zuständig, also für die ganze Technik und die ganzen Vorbereitungen. Also man muss da annehmen, dass Trump selber nicht genau weiß, wovon er spricht. Aber er hat es dann ja danach nochmal bestätigt, nachdem er das erste Mal gesagt hat. Und das ist unserer Ansicht nach nukleare Macho-Rhetorik. Eine Vernichtungsdrohung. Und das geht überhaupt nicht. Das muss tabu sein und muss tabu bleiben. Die Wiederaufnahme von Atomtests ist eben ein wirklich klarer Tabubruch. Und das, so denken wir, könnte doch die anderen Atomwaffenstaaten dazu provozieren, das nachzuahmen. Und ganz genauso war es dann auch. Also es war, ich weiß nicht genau, ein oder zwei Tage später, da hat Präsident Putin gesagt, dass wenn die USA mit Atomtests wieder anfangen, Russland dies ebenfalls machen werde. Wann waren denn die letzten Atomversuche? Die letzten Atomversuche waren in den 90er Jahren, also die letzten Atomtests. Und da war auch noch Frankreich beteiligt und danach hat es aufgehört. Also es gibt zwar Atomtestabkommen, ein Moratorium, aber der richtige Vertrag, der Atomteststoppvertrag, der ist von den USA nie ratifiziert worden. Aber Länder wie Pakistan und Indien oder Nordkorea hatten doch später noch Atomtests durchgeführt. Nordkorea, Indien nicht, nein. Indien und Pakistan haben auch in den 90er Jahren, glaube ich, noch getestet, aber danach nicht mehr. Gibt es denn internationale Verträge oder Abkommen, die Tests nicht möglich machen sollten? Ja, die gibt es, diese Abkommen, aber die müssen dann eben auch von allen unterschrieben und ratifiziert und eingehalten werden. Und es war so in der Geschichte, dass viele, viele Proteste 1996 dazu beigetragen haben, also die Proteste waren international, dass es eben einen umfassenden Atomstoppvertrag gab. Das ist der CTBT. Und dieser Vertrag verbietet alle Atomtests. Er trat nicht offiziell in Kraft, aber alle anderen Staaten außer Nordkorea haben sich daran gehalten und haben eben keine Atomtests mehr durchgeführt. Wir, die IPPNW, haben dann auch nochmal nachgerechnet, was insbesondere die oberirdischen Atomtests, wie viele zusätzliche Krebstote dadurch es gegeben hat. Und da schätzen wir 2,4 Millionen zusätzliche Krebstote, einfach weil da durch die Atomtests eben sehr viel Niedrigstrahlung in die Atmosphäre gekommen ist. Immer noch ganz viele Betroffene in den Testgebieten, die krank geworden sind, auch in der zweiten, dritten Generation. Gibt es denn Möglichkeiten der Kontrolle? Man kann das kontrollieren. Also es gibt, da weiß ich jetzt nicht genau, wie diese Organisation heißt, aber es gibt internationales Gremium, wo man also durch seismische Ausschläge feststellen kann, wo eben Strahlung in die Atmosphäre und in die Luft gegangen ist. Und da werden sehr kleine Ausschläge auch mit aufgenommen. Also man hat dadurch zum Beispiel auch sehr schnell als in Fukushima, das ist kein Atomtest, sondern als die Fukushima-Katastrophe war, ist es sehr schnell registriert worden, dass es dort zu einer Kernschmelze gekommen ist. Nun sprechen wir um ein Verbot von Atomwaffentests. Dabei waren ja eigentlich in der Vergangenheit eigentlich andere Themen auf der Agenda wie ein Atomwaffenverbot. Ja, das war und ist immer noch auf der Agenda. Aber wo wir jetzt, also die IPPNW, wozu wir auffordern, ist, dass die Bundesregierung wirklich Trump auffordert, da zurückzutreten und mit Russland zu verhandeln, dass es zu einer Festigung des Atomtestabkommens eben kommt. Und dazu müssen beide Mächte miteinander verhandeln, weil Russland und die USA über 90% der Atomwaffen weltweit besitzen. Und das Zweite, was wir sehr fürchten, ist, dass ja Jens Spahn im Sommer diesen Jahres gesagt hat, dass doch Deutschland auch eigene Atomwaffen haben will. Also solche Äußerungen von Präsident Trump und wo dann entsprechende Äußerungen von Putin folgen, die führen nur einfach dazu, dass immer mehr Staaten und unter anderem eventuell sogar Deutschland Atomwaffen herstellen und darüber verfügen will. Und das ist die völlig falsche Richtung. Wir müssen wieder zur Rüstungskontrolle kommen. Das ist der erste Schritt, um auch im zweiten Schritt dann später abzurüsten, insbesondere Atomwaffen abzurüsten. Das sagt die Co-Vorsitzende der atomkritischen Friedensorganisation IPPNW. Angelika Clausen ist ihr Name und sie war im Gespräch mit Radio Lora in München. Oh, aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören. Das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Ihr seid hier im Morgenmagazin der Freien Radios. Ich bin Lena am Mikrofon bei Radio Korax auf der 95,9. Aber auch in anderen Orten zu hören, zum Beispiel bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg auf DAB Plus und auf UKW in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7. Bei Radio Blau in Leipzig, bei Coloradio in Dresden, überhaupt in Sachsen beim Rundfunkkombinat, bei Radio Swupfurt in Frankfurt an der Oder, bei Radio Unerhört in Marburg und beim Freien Radio Stuttgart auf der 99,2. Ich begrüße euch hier am 12. November, falls ihr vielleicht erst aufgestanden seid, erst jetzt das Radio eingeschaltet habt. Wir haben hier schon ein bisschen was gehört an diesem Morgen und für die nächste halbe Stunde habe ich so einige Veranstaltungshinweise für euch. Und ich möchte mit einem Termin in Berlin anfangen, bei dem ich selber auch hoffentlich zugegen sein werde, nämlich bei einem Konzert von der Band The No Twist, die ja auch schon länger im Geschäft sind sozusagen und jetzt bald ein neues Album rausbringen sogar, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber erstmal spielen sie jetzt gerade heute Abend zum Beispiel ihre ganz alten Sachen, die rockiger, man möchte vielleicht sagen sogar punkiger sind. Und in kleinerer Besetzung spielen sie das als sogenannte Pocket Band. Das haben sie tatsächlich schon gestern Abend in Berlin gemacht. Es gab dann nämlich so eine große Nachfrage, dass zwei Termine gemacht wurden. Und ich habe mich darüber gefreut, die beiden Support Acts einmal für gestern Abend und für heute Abend mir anzuschauen und gerade den Act, den ich dann gestern leider verpasst habe, weil ich erst heute Abend hinfahren werde, hat mir besonders gut gefallen und vielleicht gibt es nochmal anderswo Gelegenheit, die Band zu sehen. Der Name der Support-Band von gestern heißt Bra Bra Bra, also so ähnlich wie Bla Bla Bla, nur mit R oder wie BH, dreimal hintereinander in einem Wort auf Englisch. Und das, was ich bisher von denen gehört habe, das hat mir richtig gut gefallen. Und den Song, den ich jetzt mal mitgebracht habe, der heißt Passport. Thank you. Rucks. The No Twist haben wir gerade gehört, The Incredible Change of Our Alien. Ich bin ja mal gespannt, ob sie das heute Abend auch spielen in Berlin. Es stammt zumindest von einem der früheren Alben, nämlich von Nuke. Und sie sind ja gerade auf kleiner Tour unterwegs als Pocketband in kleinerer Besetzung und spielen ihre älteren Sachen. Aber gerade weil eben auf diesem Stück noch ein Banjo zu hören ist, bin ich mir nicht sicher, ob sie das denn auch auf die Bühne bringen werden. Dafür bräuchte man ja nochmal jemanden, der dann auch das Banjo spielt oder die. Naja, ich werde mich überraschen lassen. Support Act übrigens für heute Abend ist Güna Künier. Kann man sich auch mal ganz gut anhören. Habe ich mal gestern reingehört. Mir hat es ganz gut gefallen. Leider kann ich dafür gar nicht so richtig Werbung machen für dieses Event heute Abend, weil es leider schon restlos ausverkauft ist. Aber vielleicht kann man ja doch vorbeikommen, wenn man ganz dringend möchte und mal kurz gucken, denn es ist ja November und das heißt Krankheitszeit und wer weiß, vielleicht sind ja die ein oder anderen Tickets zurückgegeben worden oder es steht da jemand und möchte noch welche verteilen oder wie auch immer. Jedenfalls wollen wir überhaupt auf ein paar Veranstaltungen gucken und wir bleiben erstmal in Berlin. Es gibt nämlich heute Abend noch ein anderes Konzert, auf das ich hinweisen möchte, nämlich in der neuen Zukunft gibt es heute Death Metal zu hören. Da spielen die Bands Hyperdontia und Plutonion. Um 19 Uhr geht's los. In einer Location mit einem rollstuhlgerechten Eingang. Hier steht noch zu meiner und unserer Information, was es eigentlich mit dem Wort Hypodontia auf sich hat. Das ist nämlich nicht nur ein Bandname, sondern auch der englische Begriff für Hyperdontie. Und das wiederum ist das Phänomen von zu vielen Zähnen, also dass im Mund mehr Zähne wachsen, als eigentlich vorgesehen sind. Beißerchen, um die geht es heute Abend zum Beispiel in Berlin. Es findet aber noch was anderes statt, nämlich wird ein Film gezeigt mit dem Titel Left Hook. Das ist ein Dokumentarfilm des Filmemachers Yasser Abu Wasna. Der Film erzählt die Geschichte von Malak Mesleh, einer jungen palästinensischen Boxerin, deren Mut, Träume und Stärke den Filmemacher über Monate hinweg inspiriert haben. Tragischerweise wurde Malak mit nur 20 Jahren bei einem israelischen Luftangriff getötet. Left Hook handelt nicht nur vom Boxen, es ist eine Geschichte von Überleben, Würde und Hoffnung unter Belagerung und ein Tribut an ein viel zu jung verlorenes Leben. Der Film wird mit englischen Untertiteln gezeigt. Beim Eintritt wird um eine Spende von 5 Euro gebeten. Die Einnahmen gehen direkt ans GoFundMe des Filmemachers. Stattfinden tut das Ganze beim Kunst- und Kulturverein Mastul in der Liebenwalder Straße 33 in Berlin-Wedding. Einlass ist um 20 Uhr, der Film beginnt um 20.30 Uhr und danach gibt es noch eine Diskussionsrunde. Kommt lieber etwas früher, denn die Plätze sind begrenzt. Wir schauen nach Leipzig, da findet heute eine Lesung statt. In der Wolle 43, das ist in der Wolfgang Heinze 43. Um 19 Uhr liest Clara Tempel aus ihrem Buch Politische Geborgenheit und als Beschreibungstext ist hier Folgendes zu lesen. Geborgenheit wird oft im Privaten verortet, in Wohn- und Kinderzimmern, im Mutterleib, im Schneckenhaus. Doch was wäre, wenn sie viel politischer ist, als wir denken? Sie spielt eine wichtige Rolle in unserer politischen Arbeit und kann dazu beitragen, dass wir langfristig aktiv und widerständig sein können. Gleichzeitig müssen wir sie auch immer wieder kritisch hinterfragen, weil sie eingebettet in gesellschaftliche Machtgefüge ist und nicht selten auf Grenzziehungen und Ausschlüssen beruht. Das Buch wirft einen feministischen Blick auf Herkünfte und Zukünfte von Geborgenheit. Es versucht, eine Handvoll Antworten auf die Fragen zu finden, wie wir das transformative Potenzial von Geborgenheit stärken können, ohne bestehende Machtverhältnisse zu reproduzieren. Wie können wir in unseren Kollektiven im Kleinen ankommen und trotzdem im Großen vorankommen? Die Autorin Clara Tempel ist Aktivistin und Kunstmacherin und Protestforscherin. Sie ist 29 Jahre alt und lebt in Flensburg. Mitmachen oder dabei sein kann man nach einer Anmeldung bei den Naturfreunden Leipzig. Das ist die Mailadresse leipzig@naturfreundejugend.de. Die Sprache heute Abend wird Deutsch sein. Los geht es um 19 Uhr und soll ungefähr 2 bis 2,5 Stunden dauern. Wir schauen auch noch nach Dresden. Samen kaufen, das Korn in das Erdreich legen, die Pflanze beim Wachsen begleiten, den Ertrag auf dem Markt verkaufen. So einfach scheint Landwirtschaft zu funktionieren. Doch der Schein trügt. Denn längst ist Saatgut nicht mehr nur Gemeingut. Patente werden sogar auf Lebewesen vergeben. Das Konzept der Patentierung lebender Materien wurde erstmals in den 1980er Jahren in den USA angewandt. Von knapp 120 Patenten auf Pflanzen im Jahr 1990 stieg diese Zahl im Jahr 2015 auf 12.000 an. Saatgut ist die Grundlage unserer Ernährung und zugleich ein Milliardengeschäft. Immer weniger Konzerne beherrschen den Markt, kontrollieren Sortenrechte und sichern sich Patente auf Pflanzen und sogar auf einzelne Gene. Bayer, Corteva, Syngenta Group und BASF besitzen zum Beispiel 97% der geistigen Eigentumsrechte für Raps und 95% für Mais. Was früher Allgemeingut war, wird heute privatisiert. Landwirtinnen dürfen vielfach ihr eigenes Saatgut nicht mehr nachbauen. Diese Konzentration gefährdet nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch die Unabhängigkeit von Bäuerinnen weltweit. Statt Vielfalt und freie Nutzung durch alle wird Saatgut zunehmend zur Ware im Besitz weniger multinationaler Unternehmen. Darum soll es heute Abend bei einem Vortrag mit anschließender Podiumsdiskussion bei der Wir AG in Dresden gehen. Um 19 Uhr geht das Ganze los. Man beschäftigt sich also mit unserer heutigen Landwirtschaft. Und dann möchte ich auch noch hinweisen auf eine Veranstaltung, die hier in Halle stattfindet, nämlich wiederum ein Konzert im Pierre Grasse, der Kneipe in der Großen Steinstraße. Es kommt der Berliner Saxophonist, Klarinettist und Flötist Gebhard Ullmann. Der war bereits mit vielen Bands wie Das Kondensat oder New Basement Research in der ganzen Welt unterwegs, besonders aber in New York. Gemeinsam mit Hannes Lingens und Albrecht Brandt wird er seine eigenen Kompositionen präsentieren. Das findet heute Abend um 19.30 Uhr statt, wie gesagt, im Pierre Grasse in Halle. Und ich dachte mir, da können wir doch mal einen kleinen Vorgeschmack vielleicht bekommen. Wir hören ein Stück von Gebhard Ullmann, dem Jazzmenschen, und zusammen mit Philipp Gerschlauer hat er ein Stück aufgenommen, das heißt Mural One. Thank you. Genau, so ist das manchmal bei Jazz. Manchmal findet da gar nicht so viel Rhythmus und Melodie statt. Gebhard Ullmann wird heute Abend im Pierre Grasse in Halle ein Konzert spielen, zusammen mit Hannes Lingens und Albrecht Brandt. Radio Korax. Tell hieß der Song von ESG und der nächste Song, den wir hören, der gibt schon einen Vorblick oder einen Hint in die Richtung, was wir als nächstes machen wollen, nämlich über Bücher sprechen oder über ein besonderes Buch. Wir hören aber erstmal Pylon mit dem Song Read a Book. Read a Book, das singt hier die Band Pylon. Heute vor genau 107 Jahren, am 12. November 1918, formulierte der Rat der Volksbeauftragten inmitten der Revolution nach dem Ersten Weltkrieg einen Aufruf an das deutsche Volk, das Frauen das Wahlrecht zusprach. Am 30. November 1918 trat in Deutschland das Reichswahlgesetz mit dem allgemeinen aktiven und passiven Wahlrecht für Frauen in Kraft. Dieses historische Datum nehmen wir zum Anlass, um über ein kürzlich erschienenes Buch zu sprechen. Unter allen Umständen frei. Revolutionärer Feminismus bei Victoria Woodhull, Lucy Parsons und Emma Goldman. Von der Politologin und Journalistin Antje Schrupp. Zwar geht es in ihrem Buch gar nicht vorrangig um deutsche Emanzipationsbestrebungen, sondern um amerikanische. Trotzdem sind diese Bewegungen ja auch schon historisch zusammenhängend und voneinander beeinflusst. Ich begrüße jetzt erstmal die Autorin Antje Schrupp am Telefon. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Du beschäftigst dich ja schon seit längerer Zeit mit Feministinnen und Anarchistinnen des 19. Jahrhunderts. Zum Beispiel hast du schon ein Buch geschrieben über Victoria Woodhull, die erste amerikanische Präsidentschaftskandidatin. Was hat dich denn dazu bewogen, diese drei Persönlichkeiten, Woodhull, Parsons und Goldman, in den Blick zu nehmen? Ja, mich hat gerade interessiert, wie revolutionärer Feminismus vor der Einführung des Frauenwahlrechts gewesen ist. Aus dem Interesse heraus, dass ja zum Beispiel Donald Trump zurück will in die Zeit des goldenen Zeitalters, wie dieses halt auch genannt wird, und auch aus einer gewissen Unzufriedenheit heraus, wenn Feminismus sich rein auf Gleichstellung und Wahlrecht und formale Gesetze oder so bezieht. Und mich hat interessiert, ob es auch alternative oder welche alternativen Vorstellungen es gab von einem Feminismus, der das eben mit sozialer Gerechtigkeit und Forderungen, also intersektionalen Forderungen nach einer guten Gesellschaft generell verbindet. Mhm. Und für diejenigen, die jetzt diesen Namen zum ersten Mal hören, Victoria Woodhull, Parsons und Goldman, kannst du da einen kurzen Überblick geben, mit wem wir es denn da eigentlich zu tun haben? Genau, das sind alles Anarchistinnen, kann man sagen, also Frauen, die nicht nur für die Gleichberechtigung von Frauen eingetreten sind, sondern für Emanzipation von versklavten Menschen, für soziale Gerechtigkeit, die sich für die Abschaffung von Armut und die Abschaffung von Kapitalismus und so weiter engagiert haben und die vor allen Dingen eben durch dieses revolutionäre Engagement schon damals auch in Konflikte mit einer bürgerlichen weißen Frauenbewegung gekommen sind, die sich zunehmend auf das Wahlrecht fokussiert hat und in dieser Fokussierung auf das Wahlrecht auch zunehmend andere Anliegen, die die Frauenbewegung anfangs durchaus hatte, in den Hintergrund gerückt haben. Und diese Konflikte zwischen einem revolutionären und einem eher weißbürgerlichen Feminismus wollte ich untersuchen, und alle drei Frauen haben eben keinen bürgerlichen, mittelständischen Hintergrund. Victoria Woodhull kam aus einer armen Familie, aus einem Prekariat, was wir heute vielleicht White Trash nennen würden. Lucy Parsons war in die Sklaverei geboren und dann nach dem Bürgerkrieg befreit, und Emma Goldman war eine Immigrantin in den USA aus einer jüdisch-orthodoxen Familie. Also alle drei hatten eben nicht diesen typischen mittelständischen, weißbürgerlichen Hintergrund. Und ich denke, das hat natürlich auch ihre Positionen und ihre Art, Politik zu machen, beeinflusst. Und wie standen denn die einzelnen Namen miteinander in Beziehung? Also kannten die sich oder waren sie in ähnlichen Kreisen organisiert? Teilweise ja. Also wobei sie nicht genau zeitgleich sind. Ich decke ja eine Zeitspanne von ungefähr 50 Jahren ab, zwischen 1870 und 1920, als eben in den USA das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Und die sind immer so zeitversetzt von 15 Jahren jünger. Also Victoria Woodhull ist die Älteste, die hat 1872 ihre Präsidentschaftskampagne gemacht und sich für freie Liebe vor allen Dingen engagiert und mit ihrer Art sozusagen schon die ersten Konflikte mit der bürgerlichen Frauenbewegung ausgetragen, die sich über sie zerstritten hat, eben in Bezug auf die Frage, wollen wir uns auf das Wahlrecht fokussieren oder treten wir auch für freie Liebe, andere Familiengesetze und so weiter ein. Lucy Parsons ist 15 Jahre jünger, 1851 geboren. Die ist kam ursprünglich aus den Südstaaten, hat in Texas gelebt, ist dann mit ihrem Mann Albert Parsons nach Chicago gegangen. Sie ist bekannt geworden durch diese Haymarket-Prozesse, die können vielleicht manche kennen. Das war ein großer Justizskandal, weil das ein anti-anarchistischer großer Prozess war in Chicago, bei dem dann ihr Mann auch zum Tod verurteilt wurde. Also sie war eine sehr militante Anarchistin und war ganz der Meinung, dass bürgerliches Frauenwahlrecht und so weiter gar nichts hilft. Sie hat sich sehr auf die Bekämpfung von Armut und auf Aufstände und auch Militanz fokussiert. Und Emma Goldman ist wiederum 15 Jahre jünger, 1869 geboren und ist wahrscheinlich am bekanntesten von den dreien, eine der bekanntesten Anhängerinnen von einem Freie-Liebe-Anarchismus geworden. Also hat dann versucht, so kulturelle, feministische Themen mit der ArbeiterInnenbewegung zu verbinden und hat dadurch wieder eine Brücke geschlagen zu Victoria Woodhull über dieses Thema der freien Liebe. Sie und Lucy Parsons haben sich gekannt, aber nicht besonders gemocht. Also ich interessiere mich immer auch dafür, wo Feministinnen unterschiedliche Positionen haben. Und es gibt da durchaus Gegensätze zwischen Lucy Parsons, die eben dagegen war, zu viel über Sex und freie Liebe und so weiter zu sprechen, die eben eine sehr klassische Gewerkschafterin und Revolutionärin war, und Emma Goldman, die dann eine andere Note reingebracht hat. Ich finde diesen Konflikt auch interessant zwischen den beiden. Mhm. Jetzt hast du schon einige Kennzeichen oder Anliegen des Feminismus oder dieser spezifischen Feministinnen vorgebracht. Das ist jetzt vielleicht eine etwas größere Frage, aber wenn wir uns jetzt diese langjährige Geschichte des Feminismus anschauen, also wenn wir jetzt von dem Zeitpunkt, den du zuerst in den Blick genommen hast, also ab den 1870er Jahren, wenn wir von dort ausgehen, dann haben wir ja eine 150-jährige Geschichte des Feminismus sozusagen. Fällt dir was ein oder was würdest du sagen, was vielleicht in dieser langen Geschichte auch oder in den unterschiedlichen Bewegungen schon mal da gewesen ist und zwischendurch verloren gegangen ist und vielleicht neu erlernt werden musste? Ja, es auf jeden Fall ist verloren gegangen, die Einbindung des Feminismus in allgemeine soziale Kämpfe. Also zur Zeit, also um 1870 war auch die bürgerliche weiße Frauenbewegung noch davon überzeugt, dass formale Gleichberechtigung nur ein Baustein ist in der größeren kulturellen Wandel, dass wir eben auch über Familienbeziehungen, über heterosexuelle Beziehungen, über die Frage von Reproduktion und Care und natürlich auch über die Frage von Ökonomie, von wirtschaftlicher Ungleichheit, von Kapitalismus und so weiter sprechen müssen und auch über Rassismus. Die Frauenbewegung, auch die bürgerliche, ist ja hervorgegangen aus der Antisklavereibewegung in den USA. Und in Europa kann man das genauso sagen, dass sie auch hervorgegangen ist aus einer gemeinsamen Bewegung mit der ArbeiterInnenbewegung, ausgehend von der Beobachtung, dass mit der Aufklärung und den Idealen der Französischen Revolution eben bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht in diesem Projekt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit involviert waren, nämlich eben die Kolonialisierten und die rassistisch Unterdrückten nicht, die Frauen nicht und aber auch die ArbeiterInnen nicht. Und im Lauf des 19. Jahrhunderts und ist das auseinandergegangen, gab es dann einen Antagonismus zwischen Frauenbewegung und ArbeiterInnenbewegung und antirassistischer Bewegung in den USA an der Frage zugespitzt. 1868 haben die schwarzen Männer das Wahlrecht bekommen und die Frauen nicht. Und darüber hat sich dann die bürgerliche Frauenbewegung gespalten, ne, in der Frage, sollen wir jetzt das Wahlrecht für schwarze Männer unterstützen oder ist das ein Verrat an den gemeinsamen Kämpfen, die Frauen und Schwarze hatten, um alle Menschen in das Wahlrecht oder in die bürgerlichen Rechte reinzuholen. Und in dem Fall ist das ja natürlich weiterhin aktuell. Wir haben zwar jetzt das Wahlrecht für alle, aber das hat eben nicht gebracht, dass sich die Gesellschaft substanziell verändert hat. Und wir haben immer noch die Frage, inwiefern stehen die verschiedenen Unterdrückungsverhältnisse in Konkurrenz zueinander, inwiefern kann man sie verbinden. Heute nennen wir das Intersektionalität, aber das ist als Phänomen nichts Neues. Und ich glaube, dass durch die Dominanz des Gleichstellungsfeminismus, den wir hatten in den letzten Jahrzehnten, das ein bisschen unter den Teppich gefallen ist, dass das eine alte Frage ist in sozialen Bewegungen. Und die will ich gerne wieder hervorholen. Es gibt keinen Feminismus, ohne ein größeres gesellschaftliches Konzept zu haben. beziehungsweise das wäre dann ein Feminismus, der mich nicht interessiert oder den ich auch nicht besonders interessant, revolutionär finden würde. Es gibt aber auch keine Demokratiebewegung oder keine Antirassismusarbeit oder keine sozialistische, anarchistische Bewegung, wenn sie nicht die Frage nach Geschlechterdifferenzen aufstellt und in den Mittelpunkt stellt. Und das kann man lernen, glaube ich. Und deswegen ist es interessant zu gucken, also wenn wir jetzt Bilanz ziehen und sagen, wo sind denn die Defizite eines kleinen Gleichstellungsfeminismus, der andere soziale Fragen ausblendet, dann ist es natürlich interessant zu wissen, dass es Feministinnen gab, die genau dieselbe Frage gestellt haben, schon lange bevor das Wahlrecht überhaupt eingeführt wurde. Mhm. Emma Goldman zum Beispiel hat schon einen tollen Artikel von 1910 schon das Ende der Emanzipation ausgerufen, ne, und hat gesagt, also wir können jetzt schon sagen, dass mit der Emanzipation hat nichts gebracht. Also schon 10 Jahre bevor die Frauen das Wahlrecht überhaupt hatten, hat sie gesehen, dass das im Prinzip zu einer Assimilierung der Frauen in ein Herrschaftssystem führen kann. Ja, genau darauf wollte ich auch mit dir zu sprechen kommen. Wir haben ja, wie gesagt, das heutige Datum zum Anlass unseres Gesprächs genommen, den 12. November, den Beginn des Frauenwahlrechts in Deutschland zumindest, 1918. Kannst du da noch vielleicht mehr drauf eingehen zum Kampf um das Frauenwahlrecht in Amerika und inwiefern es sich für die revolutionären Feministinnen nur um ein Zwischenziel gehandelt hat? Mhm. In den USA war ja ungefähr zeitgleich das 19. Amendment, das das Frauenwahlrecht eingeführt hat, kam 1920, also kurz nach in Deutschland. Und das Problem daran war, dass im Zusammenhang mit der Entwicklung, dass immer mehr Menschen die Notwendigkeit des Frauenwahlrechts verstanden haben diejenigen, die dafür eingetreten sind, andere Anliegen sozusagen verkauft. Also man kann sagen, Victoria Woodhull war der Streit um sie als Person, die das Frauenwahlrecht und ihre Präsidentschaftskandidatur 1872 verbunden hat, mit Forderungen nach freier Liebe und nach sozialer Gerechtigkeit und so weiter. Daran hat sich die bürgerliche Frauenbewegung zerstritten und die einen haben ihr zugestimmt und die anderen haben gesagt, nein, wir müssen uns auf das Wahlrecht fokussieren. Das Wahlrecht war anfangs eine ganz revolutionäre Forderung, dass sie hat, also ich bin nicht gegen das Wahlrecht, um das mal klarzustellen. Ich glaube auch Emma Goldman und Lucy Parsons sind nicht per se gegen das Wahlrecht. Sie sehen halt nur, dass mit dieser Forderung, indem man versucht, bürgerliche Kreise oder Männer oder andere dafür zu gewinnen, das auch zu unterstützen, haben die bürgerlichen Feministinnen auf andere Forderungen verzichtet. Die haben dann gesagt, wir müssen uns von Victoria Woodhull distanzieren, damit wir die gemäßigten Leute dafür gewinnen können, sich für das Wahlrecht einzusetzen. Sie haben das also, und Lucy Parsons, als die vielleicht militanteste hat, haben sowas gesagt, ja, Wahlrecht schön und gut, natürlich können Frauen wählen, aber ihr glaubt doch nicht, dass die Reichen euch erlauben werden, ihren Reichtum wegzuwählen. Ne? Sie hat gesehen, es gibt einfach bestimmte Forderungen, die sich auf dieser Ebene gar nicht umsetzen lassen, weil das eben nicht geregelt werden kann durch ein Parlament und durch Gesetze. Das Interessante ist auch, Lucy Parsons ist wahrscheinlich deshalb so militant gewesen, weil sie in den Südstaaten ja erlebt hat, wie machtlos auch der Staat sein kann. Als die Sklaverei abgeschafft wurde, haben das die Weißen in Texas, wo sie gelebt hat, natürlich nicht akzeptiert. Und auch wenn die Bundesstaaten, das Militär, also die Bundesregierung in Washington Militär dorthin geschickt hat, um die Rechte von befreiten Schwarzen zu schützen, hat das überhaupt nicht funktioniert. Es gab trotzdem Lynchings, es gab trotzdem weiterhin diese rassistische Gewalt. Und dabei hat Lucy Parsons gemerkt, der Staat oder Gesetze können nicht verändern, wenn grundlegende kulturelle Aspekte in der Bevölkerung verankert sind, wie zum Beispiel Rassismus. Und deswegen hat sie dann eben gesagt, also Gesetze interessieren mich nicht, weil, ja genau, die können nicht das verändern, was mir wichtig ist, dass es verändert wird, nämlich diese grundlegende Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Jetzt möchte ich nochmal zu sprechen kommen auf Parallelen, die man vielleicht zu heute ziehen kann. Du hast dich jetzt sehr intensiv mit den politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Zeit, also mit dem Amerika der 1870er, 80er und 90er Jahre beschäftigt. Wenn du dir jetzt das heutige Geschehen anschaust, du hast das am Eingangs auch schon etwas erwähnt, welche Parallelen zu heute fallen dir da auf? Also mir fällt auf, dass bestimmte Sachen wiederkommen, wie zum Beispiel in den USA die Verfolgung von politischen Bewegungen aufgrund ihrer Ideologie. Also wenn jetzt zum Beispiel Trump die Antifa, wie er sagt, ne, kriminalisiert, ist das genau dasselbe wie in den USA, als in den 1880er Jahren der Anarchismus kriminalisiert wurde. Diese Haymarket-Prozesse, von denen ich gesprochen habe, wo der Mann von Lucy Parsons dann hingerichtet wurde, da waren auch der Anarchismus als Ideologie angeklagt. Es war da eine Bombe geworfen worden und die Leute, die da angeklagt waren, die hatten nichts mit diesem Bombenwerfen zu tun. Und das hat man ihnen auch gar nicht vorgeworfen, sondern man hat ihnen vorgeworfen, dass sie mit ihrem anarchistischen Aktivismus das sozusagen mitverantwortet hätten. Und das ist eine große Parallele zu heute. Eine andere Parallele zu heute ist, dass ökonomische Verhältnisse völlig rausgenommen werden aus dem Projekt der politischen Gleichheit. Also in den USA war das ganz stark so, dass die sich für demokratisch gehalten haben, weil Männer, also auch Immigranten, relativ schnell das Wahlrecht bekommen haben. Und dann haben sie gesagt, alles Weitere, also Klassenkämpfe, Streiks und so weiter, sind ja nicht notwendig, denn ihr habt ja das Wahlrecht, ihr könnt ja wählen, wie ihr wollt. Und diese Art von Missachtung realer Lebensverhältnisse, die kehrt ja jetzt wieder. Ne? Also man versteht Demokratie als etwas rein Formalistisches, in den USA teilweise jetzt schon nicht mal mehr das. Aber alles, was weitergeht, bleibt der individuellen Schuld oder Verantwortung zugeschoben. Und das war halt was, wogegen sich alle drei stark eingesetzt haben, die eben gesagt haben, Demokratie kann nicht funktionieren, wenn Leute verarmen und nichts zu essen haben und wenn Kinder hungern und so weiter. Und die Frage eben, wie geht man dagegen vor? Wie militant kann das sein? Emma Goldman hat eine berühmte Rede gehalten, wo sie gesagt hat, wenn ihr Hunger habt, dann geht zu den Reichen und verlangt Arbeit. Wenn sie euch keine Arbeit geben, verlangt Brot. Und wenn sie euch auch kein Brot geben, dann nehmt es euch. Dafür kam sie das erste Mal ein Jahr lang ins Gefängnis, weil es natürlich ein Aufruf war, zu sich das Brot einfach nehmen. Ne? Und die Frage, wie können wir in einer Welt, in der als einzige Option eigentlich der Weg über Parteien und so weiter funktioniert, wie können wir da politisch aktiv sein, wenn wir wissen, dass dieser Weg nicht wirklich zum Ziel führen kann? Und ich glaube, dieser Druck, unter dem Demokratiepolitik momentan steht, die ja in den USA ganz offen ausgehöhlt wird, aber auch in Europa immer mehr an ihre Grenzen kommt, sage ich mal, zu überlegen, welche Möglichkeiten der politischen Aktion gibt es denn noch auf einer kulturellen Ebene, die finde ich sehr interessant. Also Lucy Parsons zum Beispiel war der Meinung, dass auch die ArbeiterInnen eine eigene Stärke aufbauen müssen, indem sie sich selber organisieren in Genossenschaften und so weiter. Das ist jetzt auch kein ganz neuer Gedanke, aber ich glaube, die Frage, was können wir selber denn eigentlich tun, um Umverteilung zu realisieren, das ist schon weiterhin spannend. Und natürlich auch, was ganz aktuell ist, ist die Frage, inwiefern persönliche Beziehungsformen und Lebensverhältnisse verwoben sind mit Politik. Also freie Liebe, Kommunen, wie verstehen wir unsere Beziehungen, welche Art von Beziehungen bauen wir auf, wie sorgen wir auch solidarisch füreinander und miteinander. Das sind eben Themen, die erstaunlicherweise fast genauso damals auch schon diskutiert wurden in den USA und auch bekämpft wurden. Also diese ganzen Anti-Gender-Sachen, die wir heute erleben als praktisch gemeinsamer kleinster Nenner aller rechtspopulistischen Bewegungen, das war damals schon genauso. Auch damals ist schon diese Diffamierung von anderen Vorstellungen von Geschlecht, von Liebe, von Reproduktion ein zentraler Talking Point der Rechten sozusagen gewesen. Also es ist ganz erstaunlich. Mhm. Es lohnt sich also, einen Blick zurück, lerne ich daraus, um auch für heute sich vielleicht bereit und handlungsfähig zu machen. Ich habe eine letzte Frage an dich, und zwar, was mich interessiert hatte, was hat es denn mit deinem Buchtitel auf sich, Unter allen Umständen frei, was meint das? Unter allen Umständen frei, ja, das ist ein Zitat von Lucy Parsons, die was sie gesagt hat auf der Gründung der Industrial Workers of the World, das war so eine anarchistische Gewerkschaft, die es 1905 in den USA gegründet hat, und da hat sie auf der Gründungsversammlung das eben gesagt, dass nichts und niemand Männer und Frauen aufhalten kann, die entschlossen sind, unter allen Umständen frei zu sein. Das heißt, sie ist der Meinung, dass die Freiheit nicht was ist, was wir erst erkämpfen, und wenn wir dann erfolgreich alle unsere Forderungen umgesetzt haben, dann sind wir frei, sondern sie sieht es anders. Wir sind, wenn wir frei sind, dann sind wir auch entschlossen und mutig genug, um für eine gerechte Gesellschaft zu kämpfen. Das hat mir sehr gut gefallen, und deswegen habe ich das auch zum Titel gemacht. Mhm. Das Buch von Antje Schrupp, Unter allen Umständen frei, revolutionärer Feminismus, bei Victoria Woodhull, Lucy Parsons und Emma Goldman, ist vor einigen Monaten im Ulrike Helmer Verlag erschienen und ist für 20 Euro zu haben. Hinweisen möchte ich noch auf deinen YouTube-Channel. Da lädst du gelegentlich kleine, kurze Videos hoch unter dem Titel Antje las ein Buch und stellst unterschiedliche Buchtitel vor. Da habe ich schon in den letzten Jahren eigentlich häufiger mal reingeschaut und kann das auf jeden Fall empfehlen. Danke, Antje, für deine Zeit heute Morgen. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Schönen Tag dir erstmal. Tschüss. Tschüss. Ja, das haben wir gehört von Antje Schrupp. Ein Buch, was, ja, so wie es klingt, wie sie es beschrieben hat, sich lohnt. Ja, auch nochmal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und sich vielleicht auch nicht einschüchtern zu lassen dadurch von aktuellen Tendenzen und Bewegungen der Rechten, der Extremrechten. Alles Mögliche gab es schon mal in der Vergangenheit, und Menschen haben sich auch damals schon überlegt, wie man darauf reagieren kann oder wie man auch progressiv agieren kann, was für Visionen, was für Vorstellungen des Zusammenlebens man sich überlegen kann. Genau, ich habe Lust bekommen auf das Buch jedenfalls, merkt ihr vielleicht. Wir haben es ja jetzt 8.53 Uhr im Morgenmagazin der Freien Radios und wir hören noch ein bisschen Musik, und die kommt an dieser Stelle von Blonde Redhead, und der Song, den ich ausgesucht habe, der heißt Catch on Tin Roof. Die Katze auf dem Blechdach, so heißt der Song von Blond Redhead. Ich habe in der Zwischenzeit Besuch bekommen hier im Sender und zwar von Ole Horn, der mit seiner Gruppe, der Ortsgruppe von Fridays for Future Halle, den kommenden Klimastreik mitorganisiert am 14.11., also übermorgen. Darüber wollen wir gleich ins Gespräch kommen. Erstmal darf er aber noch in Ruhe ankommen und wir hören in der Zwischenzeit noch ein bisschen mehr Musik. Und zwar war ich vorgestern Abend in der Galle hier in Halle und habe ein schönes Konzert erlebt von der französischen Band Donna Kask. Und davon habe ich mal einen Song mitgebracht, der heißt Les Oranges. Und zu dem Song gibt es sogar ein hübsches kleines Musikvideo. Flowers are me. Donna Kask haben wir gehört, eine Band, die hier gerade erst vorgestern in der Galle in Halle gespielt hat. Les Oranges hieß der Song. Und ich bin jetzt, wie gesagt, nicht mehr hier allein im Sender und zu mir gekommen ist jetzt ins Studio Ole Horn. Ole Horn macht mit bei der Ortsgruppe von Fridays for Future in Halle. Und am 14.11., das ist übermorgen, den Freitag, da finden in zahlreichen Städten wieder Klimastreiks statt, so eben auch hier in Halle. Und du bist da Mitorganisator sozusagen. Schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal ein bisschen vor. Was treibst du so? Ja, ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sein. Es war jetzt schon des Öfteren des Parts und es ist immer sehr schön, hier zu sein. Und genau, ich bin Ode. Ich bin seit 6,5 Jahren in der Ortsgruppe schon aktiv, also inzwischen schon ziemlich lang. Und mache hier in Halle ganz verschiedene Aufgaben, oft Logistik im Hintergrund, aber mache auch viel Öffentlichkeitsarbeit inzwischen und bin darüber hinaus auch überregional aktiv bei Fridays for Future und mache auch dort gerade viel Öffentlichkeitsarbeit in bundesweiten Strukturen. Und ich glaube, es gibt viel zu tun und damit fangen wir am Freitag wieder an und werden hoffentlich gemeinsam laut. Mhm. Eine Frage, die mir gekommen ist, die du vielleicht nicht zum ersten Mal hörst, ist, aber die mir jetzt einfach wieder eingefallen ist, weil ich mich das selber schon mal gefragt habe beim Anschauen der Plakate zum Beispiel, warum eigentlich Klimastreik und warum eigentlich nicht Klimademonstration, denn das ist es ja eigentlich hauptsächlich, so wie ich es verstanden habe, zumal zumindest hier in Halle der Klimastreik am Freitag um 16 Uhr losgeht. Das ist ja für viele arbeitende Menschen sozusagen schon nach Feierabend. Und Streik würde ja eigentlich im allgemeinen Verständnis erstmal meinen, man legt die Arbeit nieder. Also das passt in dem Sinne ja nicht ganz zusammen. Warum eigentlich Klimastreik? Ja, ich glaube, inzwischen kann man schon sagen, dass es auch ein Stück weit ein historischer Begriff ist in dem Kontext, weil wir ja vor allem auch 2019 es auch sehr viel mit einem Schulstreik begonnen hat, wo quasi nicht Leute die berufstätige Arbeit niedergelegt haben am Anfang, aber die SchülerInnen einfach nicht zur Schule gegangen sind, was ja auch eine große Debatte in Deutschland auch ausgelöst hat. Und sich dann aber auch schnell Studierende, aber auch berufstätige Menschen angeschlossen haben. Und noch immer ist es so, dass wir in Halle auch oft um die Mittagszeit starten, wo auch Leute sich entscheiden, dann eher Feierabend zu machen, ihren Job niederzulegen an dem Tag oder halt auch die letzten Schulstunden nicht mitzunehmen an den Tagen. Und diesmal haben wir uns dafür entschieden, später zu starten, weil wir auch die Dunkelheit ein bisschen nutzen wollten, um mit Licht zu experimentieren. Da haben sowohl wir was vorbereitet und freuen uns aber auch, wenn Leute vielleicht eine Laterne mitbringen wollen, um auch mal ein anderes Bild in der Stadt zu hinterlassen und ein diverses Protestbild darzustellen. Und ich glaube, dass sich der Protest ja generell auch ein Stück weit verändert hat in den letzten Jahren. Wir reden über andere Themen im Klimaschutz, auch wenn die jetzige Bundesregierung auch wieder ganz grundlegend in Frage stellt, ob man Klimaschutz unbedingt machen muss. Und wir haben es auch teils schon anders bezeichnet oder andere Namen für Aktionen gehabt. Und oft ist es aber auch so, dass die Gesellschaft den Klimastreik einfach als Begriff so angenommen hat und es gar nicht so von uns kommt, sondern auch oft andere Leute einfach weiter so betiteln. Und wir finden es aber eigentlich auch ganz gut in dem Kontext. Mhm. Wir haben gerade eben im kurzen Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass sich ja auch, wie du auch schon gesagt hast, die Strukturen über die letzten Jahre ein bisschen gewandelt haben. Angefangen hat das Ganze ja so als eine Schüler-Schülerinnen-Bewegung und viele, die dann jetzt dabei geblieben sind, so wie du ja auch, haben jetzt auch gar nicht mehr diesen Schülerinnen-Status. Bist du da eigentlich auch bei den Students for Future jetzt mit dabei oder wie konstituiert sich die Ortsgruppe Fridays for Future eigentlich in Halle gerade so? Ja, also die Students for Future gibt es gerade nicht mehr so aktiv in Halle, aber das war auch lange der Fall, dass die ja vor allem auch dann Aktionen an der Uni gemacht haben. Und es war schon von Beginn an so, dass die Ortsgruppe in Halle eine Mischung aus SchülerInnen und StudentInnen war. Und das ist jetzt immer noch so. Ich würde sagen, die Verhältnisse haben sich ein bisschen gedreht. Früher waren wir mehr junge Menschen. Wir freuen uns auch immer, wenn neue junge Menschen dazukommen und probieren sie bestmöglich in unsere Arbeit einzubinden. Und durch, ja, ich würde sagen, den zeitlichen Verlauf ist es aber auch so, dass wir inzwischen auch viele Studierende haben, die bei uns aktiv sind und sich teils an der Uni organisieren, aber teils auch unabhängig davon, halt im städtischen Raum und das dann vor allem auch bei uns. Und das ist, glaube ich, auch eine Tendenz, die es in ganz Deutschland so gibt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass auch Ortsgruppen existieren, wo vor allem junge Menschen aktiv sind und die Ortsgruppe vielleicht auch neu gegründet haben, nachdem Leute weggezogen sind für Studium oder Ausbildung oder einen ganz anderen Schritt im Leben. Und da haben sich dann einfach neue SchülerInnen gefunden und haben Ortsgruppen wieder aufgebaut. Und so kommen in Halle auch immer mal welche dazu. Und wir sind auch sehr gespannt, wie sich das vielleicht auch nach dem Streik entwickelt. Mhm. Jetzt ist es ja ein internationaler Streik und es wird überregional, werden Forderungen laut, den Klimaschutz betreffend. Was sind denn eure Forderungen und eure Forderungen vielleicht auch als Ortsgruppe, also nicht nur was das Weltklima anbelangt, sondern konkret auch für die Stadt Halle und die Region? Ja, also in Bezug auf den internationalen Aspekt, auch auf diesem Streik, ist natürlich die Weltklimakonferenz, die gerade stattfindet, wo ja aus fast allen Ländern der Welt VertreterInnen zusammenkommen und darüber sprechen, wie Klimapolitik in den nächsten Jahren aussehen kann. Die findet gerade jetzt in Brasilien statt und das ist auch der Anlass des Streiks, auch wenn es natürlich mehr als genug Gründe auch sonst gibt, auf die Straße zu gehen, gerade in Bezug auf Klimaschutz. Und da haben wir ganz klar die Forderung, die Weltgemeinschaft hat sich zwar an Stellen darauf geeinigt, aus den Fossilen auszutreten, und trotzdem erleben wir, dass weiter massiv Geld in fossile Energien fließt. Allein Deutschland hat vor 3 Jahren versprochen, quasi nicht mehr im Ausland in fossile Energien zu investieren und hat seitdem über 1 Milliarde US-Dollar investiert, was natürlich überhaupt gar nicht zusammenpasst und wo man auch sieht, wie unehrlich dort auch oft Versprechen getroffen werden. Und trotzdem sagen wir, dass die Konferenz ein total zentraler Raum ist für Verhandlungen, weil es einer der wenigen Räume ist, wo Hierarchien in der Weltgemeinschaft auch ein Stück weit aufgebrochen werden. Weil man natürlich Vereinigungen hat wie G7 oder G20, wo sehr wirtschaftsstarke Nationen vertreten sind, aber oft nicht die Nationen, die sehr stark von der Klimakrise betroffen sind. Und das ist bei der Weltklimakonferenz anders. Und deswegen ist eine zentrale Forderung von uns, neben dem Ausstieg aus den fossilen Energien, dass man diese Konferenz nutzt, um endlich einen gerechten Aspekt in Klimaschutz zu bringen. Und das bedeutet, dass man die Nationen, die besonders von der Klimakrise betroffen sind, auch finanziell unterstützt. Und da müssen Industriestaaten wie Deutschland liefern. Und das tun sie seit Jahren nicht. Und deswegen gehen wir am Freitag auch hier auf die Straße und werden laut, weil Deutschland gerade mehr Verantwortung übernehmen müsste, gerade auch mit dem Kurs, den Trump weltweit fährt. Und daran scheitern Merz, aber auch Katharina Reiche bisher katastrophal. Und deswegen ist das quasi der Aspekt von, warum gehen wir auch international auf die Straße? Und in Bezug auf Halle muss man sagen, Herr Vogt hat im Wahlkampf sehr viele Versprechen abgegeben und hat gesagt, er möchte ganz viel beim Klimaschutz machen. Jetzt wartet seit Monaten auch das Klimabündnis darauf, einen Termin bei ihm zu bekommen, um über einen Klimaschutzrat zum Beispiel zu sprechen, wo einfach mehr Menschen auch an Klimapolitik in Halle beteiligt werden könnten. Und Herr Vogt vertagt das von Woche zu Woche und man muss sich schon fragen, wie groß sein Interesse daran ist, wirklich einen Klimaschutzrat einzuführen, wie er es im Wahlkampf versprochen hat, oder ob er jetzt eine weichgespülte Variante davon etablieren möchte. Hören tut man jetzt seit Wochen nichts mehr aus der Stadt. Und so muss man sich auch an anderen Stellen fragen. Er hat von Stadtbegrünung gesprochen. Das Einzige, was wir bisher erlebt haben, ist, dass er Blumenkästen am Rathaus aufgehangen hat. Das sieht total schön aus, aber hat mit Begrünung in der Stadt sehr wenig zu tun und entlastet jetzt auch wärmetechnisch den Markt nicht wirklich, wie er es punktuell auch darstellt. Und ich glaube, da muss man sich einfach fragen, was hat er versprochen und was ist die Realität? Und wir sagen ganz klar, Halle muss nachschärfen, auch wenn es mit einem angespannten Haushalt eine große Herausforderung ist. Aber umso mehr müsste Vogt in die Rolle gehen und auch überregional sich dafür einsetzen, dass Halle Förderungen bekommt, wovon er ja immer schwärmt, dass er das sehr viel tut. Aber das muss halt auch im Klimaschutz passieren. Mhm. Ja, sicherlich gerechtfertigt, die Verantwortlichen in der Lokalpolitik auch an ihre Zuständigkeiten zu erinnern und an ihre eigenen Versprechen teilweise auch. Aber habt ihr auch Forderungen konkret die Stadtgesellschaft betreffend? Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht darauf warten möchte, dass von der politischen Ebene agiert wird, was sind eure Forderungen an die Stadtgesellschaft? Ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass sie mit uns auf die Straße kommen und gemeinsam laut sind, weil wir wissen, dass es natürlich total wertvoll ist, wenn man auch in seinem eigenen Leben was verändert und hinterfragt, muss ich wirklich jeden Weg mit dem Auto zurücklegen oder kann ich hier auch das Fahrrad nehmen, zu Fuß gehen oder auch den ja an vielen Stellen gut ausgebauten ÖPNV in Halle nutzen. Oder natürlich kann man auch hinterfragen, okay, wie fahre ich in den Urlaub, wie ernähre ich mich? Das sind alles wichtige Fragen, über die wir als Gesellschaft auch sprechen müssen. Und trotzdem merken wir, dass da auch Menschen in Halle und im Umfeld von Halle an Grenzen kommen, weil sie einen Arbeitsweg haben, der halt nicht so gut mit dem Fahrrad zurückzulegen ist oder auch eine Einschränkung in ihrer Mobilität haben, wo der ÖPNV nicht barrierefrei genug ist und für sie viele Hindernisse im Alltag sind, sodass sie diese Entscheidung nicht einfach treffen können und sagen können, ich leiste mir jetzt die klimafreundlichere Alternative, weil die in vielen Fällen für Menschen auch teurer ist. Und deswegen appellieren wir als Fridays for Future so stark an die Politik, weil sie hier die Grundlagen legen muss, damit Menschen diese Entscheidung treffen können. Wir sehen auch entgegen dem politischen Trend, dass das beim Heizungsgesetz zum Beispiel funktioniert. Es werden quasi immer mehr Wärmepumpen gebaut und gekauft, was ja total wichtig für Klimaschutz ist, weil gerade auch der Gebäudesektor ein Bereich ist, wo sehr viel mehr passieren müsste. Und da bringt ein Gesetz, auch wenn es sehr umstritten war, wie das Heizungsgesetz, total viel, weil es erstmal eine Förderung ermöglicht und Leuten deswegen auch die Option lässt, sich quasi für die klimafreundliche Alternative zu entscheiden. Politisch wird daran ja jetzt auch gewackelt und man fragt sich, ob das Gesetz quasi noch länger existieren soll oder man es wieder abschafft. Und wir halten es für total gefährlich, weil das eigentlich ein fatales Signal ist für die Menschen, die sich auch umorientieren wollen und dafür aber auch die Grundlagen brauchen, indem zum Beispiel eine Förderung da ist, weil sie sich nicht einfach leisten können, ihre Heizung auszutauschen. Oder auch die BesitzerInnen vom Haus, in dem sie gemietet haben, sich das einfach nicht leisten können, wenn da nicht auch ein Anreiz da ist, weil es definitiv eine große Herausforderung auch ist für Menschen. Ich habe noch ein, zwei eventuell unangenehme Fragen für dich. Und zwar will ich einmal auf den Klimaaktivisten Tazio Müller zu sprechen kommen, den du bestimmt kennst, der unter anderem zum Beispiel Ende Gelände mitgegründet hat vor einigen Jahren. Der hat ein Buch geschrieben. In seinem jüngsten Buch, da kritisiert er auch die Klimastreiks mittlerweile eher und sagt, dass es eigentlich nur noch ein kleiner Bruchteil der Menschenmenge ist, die noch vor einigen Jahren aus Sorge vor der Klimakrise auf die Straße gegangen sind. Er spricht sogar davon, dass bei der aufwendigen Orga der Klimastreiks wertvolle Ressourcen gebunden werden, die anderswo dringend gebraucht würden, zum Beispiel im Aufbau solidarischer Strukturen, die schnell und angemessen auf klimabedingte Katastrophen und Problemzustände reagieren könnten. Was denkst du dazu? Warum haltet ihr weiterhin an den Klimastreiks fest? Ich würde sagen, ich habe an der Stelle eine sehr andere Analyse als Tazio von der Situation. Ich würde ihm total zustimmen, dass weniger Menschen auf die Straße gehen. Das lässt sich ja auch einfach faktisch belegen. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, vor der wir stehen, Menschen wieder anders zu erreichen, gerade in einer Zeit, wo wir ja total viele Krisen erleben, wo Menschen viele Sorgen haben. Teils die Frage, wie finanziere ich mich gerade gut, weil Preise höher sind. Aber auch Menschen haben Angst vor Krieg, vor einer Wehrpflicht, gerade junge Menschen, für die ist das natürlich ein aktuelles Thema, wo Menschen vielleicht auch in dem Moment zuerst an das denken, was für sie unmittelbar ansteht, was ja auch total nachvollziehbar ist. Und wir aber auch wissen, dass wenn wir die Klimakrise nicht lösen, dann werden alle, vor allem auch sozialen Fragen, die wir uns gerade stellen, wo wir auch erleben, wie unsolidarisch gerade die Bundesregierung in Deutschland handelt an der Stelle, wie menschenfeindlich, muss man sagen, werden schlimmer werden, weil die Klimakrise einfach diese sozialen Fragen verschärft und eine viel größeren Spalt macht zwischen Menschen, die extrem viel Geld haben und dem Großteil der Bevölkerung, der einfach unter den Folgen der Klimakrise massiv leiden wird und da nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, sich eine voll klimatisierte Wohnung zu kaufen. Und gleichzeitig sind es ja die Menschen, die diesen Reichtum haben, die die Klimakrise mit verursachen. Und ich denke, Tazio hat einen total wichtigen Punkt in dem Aspekt, dass wir auch Strukturen aufbauen müssen, wie wir mit diesen Folgen umgehen. Und da finde ich es total wichtig, dass es solidarische Ansätze dafür gibt. Und ich glaube, wir haben aber gleichzeitig noch total viel zu gewinnen, weil es viel schwerer ist, Menschen zu mobilisieren. Aber am Ende jeder 10. Grad, den wir einsparen bei einer Erderwärmung, entscheidend für Menschenleben ist. Und wir erleben schon jetzt, wie schlimm die Folgen der Klimakrise sind, wie enorm die Auswirkungen sind, weil Menschen vor der Klimakrise fliehen müssen, ihre Existenzen verlieren und auch immer wieder Menschen ihr Leben verlieren. Und ich denke, es lohnt sich darum zu kämpfen und da seine Energie reinzustecken, dass die Erderwärmung nicht noch stärker wird. Und deswegen glaube ich, dass Klimastreiks auch weiterhin ein wichtiges Element sind. Und das heißt nicht, dass sie der einzige erfolgreiche Aspekt im Klimaaktivismus sein können, aber für mich ein elementarer, weil es einfach der niedrigschwelligste Weg ist, wie Menschen aktiv werden können, wie sie laut werden können für ihre Werte. Und man muss ja auch sagen, auch wenn es deutlich weniger geworden sind, bringen wir immer wieder seit jetzt 6,5 Jahren hunderttausende Menschen in Deutschland auf die Straße. Und es gibt keine Protestbewegung, die in der Form so erfolgreich über einen so langen Zeitraum war. Und wir würden uns wünschen, dass viel mehr Menschen dazukommen. Und ich glaube, da sind wir am Ende alle gefordert, dass sich das auch wieder ändert, weil es natürlich nicht eine Aufgabe von einzelnen Menschen in der Klimabewegung ist, sondern es geht schlussendlich um die Zukunft von uns allen und wir können alle etwas daran verändern, wie viele Menschen mit uns laut werden für den Erhalt unserer Lebensgrundlage. Einmal nachbohren möchte ich trotzdem noch, weil du jetzt auch sagst, dass es dir unheimlich wichtig ist, dass trotzdem auf die Straße gegangen wird in Form auch dieser Klimastreiks. Der nochmal jetzt zitierte Tazio Müller schreibt darüber, dass es eben bei diesen Demonstrationen eigentlich auch um die Erfahrung von Selbstermächtigung geht, vor allem, dass man das Gefühl hat, man ist handlungsfähig in einer Gesellschaft. Du sagst auch, es ist vor allem der niedrigschwelligste Zugang sozusagen. Und trotzdem, und das war jetzt auch schon mal eine Beobachtung von mir, ich zum Beispiel in einer Stadt wie in Halle, wenn dann der Zulauf wirklich nicht so groß ist, bleibt oder kann es eben sein, dass diese Erfahrung der Selbstermächtigung doch auch ausbleibt und man eher darüber enttäuscht ist, dass so wenige Leute kommen und man sogar vielleicht ein noch stärkeres Empfinden der Ohnmacht irgendwie verspürt. Wie geht's dir damit? Findest du es dennoch bestärkend, auch auf einer weniger gut besuchten Demonstration zu sein und die sogar selbst auf die Beine zu stellen? Oder vielleicht auch noch anders und ein bisschen weiter gefragt, also so diese Klima-Gretchen-Frage vielleicht, was dir Hoffnung gibt und dich bestärkt, weiterzumachen? Ich würde sagen, mir gibt es auf jeden Fall Hoffnung, auf einem Klimastreik zu stehen, auch wenn dort weniger Menschen sind. Und das hat vor allem den Grund, dass ich in dem Moment sehe, es tun Leute was. Es tun Leute auch etwas, wenn es gerade viel härter ist, sich für Klimaschutz einzusetzen, wenn es viel schwerer ist, weil weniger Menschen auf der Straße sind. 2019 war es relativ einfach mitzugehen. Es wollten alle dahin. Es waren am 20.09. Über 1 Million Menschen, 1,5 Millionen Menschen waren auf der Straße in Deutschland, was ja eine unvorstellbare Zahl ist. Und ich bin einfach mega dankbar, wenn ich auf einem Klimastreik stehe und sehe, dass auch nach 6 Jahren dort noch mehrere hundert Menschen auch in Halle auf die Straße gehen. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir bei jeder Demo, bei jeder Aktion, die wir machen, in einem vierstelligen Bereich sind. Und ich weiß aber auch, wir sind gerade nicht an diesem Punkt. Ich habe Hoffnung, dass wir da auch wieder hinkommen. Ich glaube, dass diese Bundesregierung auch zeigt, wie wichtig es ist, dass wir an der Stelle weitermachen. Und trotzdem habe ich natürlich auch Verständnis dafür, dass das auch frustrierend ist. Ich habe auch Momente, wo ich denke, boah, es sind viel zu wenig Leute. Es müssen mehr Menschen auf die Straße gehen. Wo sind die Leute? Warum kommen sie nicht? Und ich glaube, das ist am Ende etwas, was jede Person sich auch fragen muss. Und ich frage mich an der Stelle oft, ist es denn besser, nicht hinzugehen? Und zu denken, es kommen nicht so viele Leute, das frustriert mich, deswegen gehe ich auch nicht hin. Wenn wir das alle machen, dann kommt einfach niemand zu dieser Demo. Wenn wir uns aber alle anders entscheiden, kommen richtig viele Menschen zur Demo. Und ich glaube, das muss man im Kopf haben, wenn man darüber nachdenkt. Und ich glaube, alleine zu Hause im Zimmer sitzen und sich den Kopf darüber zerbrechen, dass nichts passiert, sich nichts verändert, wird zum einen nichts verändern und es geht mir zumindest damit auch nicht besser. Und ich finde es total wichtig, etwas dagegen zu tun. Und wie Tatsu sagt, es geht natürlich auch um eine Selbstwirksamkeit, aber ich glaube, die können wir nur erfahren, wenn wir etwas machen und etwas investieren dafür. Das ist immer ein Risiko, weil es kann schief gehen. Aber wenn wir es nicht machen, werden wir auf jeden Fall keine Selbstwirksamkeit spüren. Und deswegen liegt es, glaube ich, an uns allen, am Freitag auf die Straße zu gehen. Gemeinsam, damit wir alle das Gefühl von Selbstwirksamkeit haben, aber vor allem auch, damit sich politisch etwas verändert und die Leute in Deutschland, die gerade in Entscheidungspositionen sitzen, ob es Merz ist, ob es am Ende auch Herr Vogt ist oder auch mit den Landtagswahlen, die im nächsten Jahr anstehen, die Landesregierung, muss merken, es ist Menschen nicht egal und sie gehen dafür auch wieder auf die Straße, wenn die Regierung weniger macht. Und das wird diese Regierung. Sie wird nicht von alleine handeln und es liegt an uns, das zu verändern. Und ich würde sagen, wir sind in einer ähnlichen Rolle wie Anfang von 2019, weil wir in einer Underdog-Rolle sind. Niemand erwartet, dass wir gerade große Veränderungen herbeiführen können. Und das hat auch 2019 niemand erwartet. Und auch wenn es sich im Bezug darauf, was wir insgesamt schaffen müssen, manchmal so anfühlt, als hätten wir nichts bewegt, haben wir riesige Erfolge mit dieser Klimabewegung verzeichnet. Und das alleine dadurch, dass wir auf die Straße gegangen sind, dass wir gemeinsam laut geworden sind. Und das, würde ich sagen, macht mir auch Hoffnung, weil ich glaube, das kann man wieder schaffen. Und ich bin am Freitag da und hoffe auch viele andere Menschen. Dann nur noch zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht noch mal kurz die Eckdaten. Wann und wo geht es denn am Freitag los in Halle und was ist geplant und wie kann man vielleicht auch noch mit dabei sein, wenn man jetzt Lust bekommen hat, auch organisatorisch mitzuhelfen? Genau, wir starten um 16 Uhr an der Oper und es wird dort Redebeiträge geben, auch Live-Musik wird es geben von verschiedenen KünstlerInnen. Und dann ziehen wir durch die Innenstadt über den August-Bibel-Platz und das Steintor und enden dann wieder an der Oper. Und da wird es quasi nochmal ein Abschlussprogramm geben. Unbedingt bleiben, auch da gibt es nochmal einen sehr coolen Musik-Act, wo es wirklich schade wäre, wenn die Leute nicht mehr da sind. Und ansonsten habe ich vorhin schon kurz erwähnt, wir werden auch Sachen mit Licht machen. Also das Handy gut aufladen vorher und wer will, kann auch gerne eine Laterne mitbringen. Und dann bringen wir auch mal ein bisschen Licht in diese düstere Zeit. Und ich würde sagen, auch das macht ja Hoffnung, wenn man das gemeinsam versprüht. Und zum Aktivwerden kann ich nur sagen, wir haben jede Woche Dienstag 18 Uhr Plenum in unserem Raum in der Leipziger Straße im Ritterhaus und freuen uns immer über neue Menschen. Wahrscheinlich werden wir in der Woche nach dem Streik jetzt auch nochmal so ein größeren Einstieg machen für Leute, die aktiv werden wollen. Nochmal ein bisschen über unsere Strukturen sprechen, aber eigentlich kann man jede Woche vorbeikommen, aktiv werden. Es gibt genug zu tun. Ich glaube, wir merken, wie groß die Herausforderung ist und am besten können wir sie schaffen, wenn viele Menschen dabei sind. Das sagt Ole Horn von Fridays for Future in Halle. Die Ortsgruppe ruft am Freitag, den 14. November, also übermorgen, zum Klimastreik auf. Los geht es, wie eben gehört, um 16 Uhr an der Oper in Halle. Ole, ich danke dir für deine Zeit und das Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Jetzt geht's weiter mit Musik und die kommt von Free the Birds und der Titel heißt Hop Back In. Even fasting. Repetition. Composition. Mirrors. Most of all, the world is a place where parts of holes are described within an overarching paradigm of clarity and accuracy. The context of which makes possible an underlying sense of the way it all fits together, despite our collective tendency not to conceive of it as such. But then again, the world without end is a place where souls are combined, but with an overbearing feeling of disparity, disorderliness. To ignore it is impossible without getting oneself in all kinds of trouble, despite one's best intentions not to get entangled with it so much. Meanwhile, statues are bleeding green, and others are saying things much better than we ever could, as the quiet becomes suddenly verbose, and the hell is heralding the sides of pickles, and the street corners are gnashing together like the gears inside the head of some omniscient engineer, and downward flows the garnered wisdom that has never died. Possibilities, contingencies, but with ever-increasing faith, we decided to go ahead and just ignore them, despite tremendous pressure to capitulate and fade. So instead, we went ahead to fabricate a catalog of unstable elements, monocones and particles with non-zero total strangeness for brief moments, which amount to nothing more than tiny fragments of a finger's snow. Started tearing along its creases due to overuse, when in reality it's never needed folds. And the air is withholding the sound of its wellspring, and our heads are approaching a density reminiscent of the infinite connectivity of the center of the sun, and therein lies the garnered wisdom that has never died. Expectation leads to disappointment. If you don't expect something big, huge, and exciting, usually, I don't know. Just not as, yeah. The Books waren das mit dem Song Smells Like Content und vorher haben wir Free the Birds gehört mit Hop Back In Free the Birds, das Soloprojekt von Brandon Yates, dem Sänger von Turnstile, die ja auch gerade hier in Europa, unter anderem in Deutschland, auf Tour sind. Ich freue mich schon auf das Konzert nächste Woche in München. Ja, wir haben hier gerade eben Ole Horn gehört von Fridays for Future in Halle und haben uns gerade eben nochmal kurz off Mic sozusagen unterhalten und ich war erstaunt zu hören, dass hier zumindest in Sachsen-Anhalt wirklich Halle der einzige Ort ist, die einzige Stadt, wo ein Klimastreik organisiert wird. Das heißt, vielleicht haben hier Leute auch Lust, sich auf den Weg zu machen von dem sachsen-anhaltinischen Land oder Dorf und hier nach Halle zu kommen. Ja, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Beitrag. Vorher gibt es noch einen ganz kurzen Song zu hören und der kommt von Warum Joe und heißt Ich warte. We'll be right back.

Wie schon erwähnt, rechtfertigt die Polizei den Kessel damals mit dem Verdacht auf schweren Landfriedensbruch. Wir haben Feilitsch gefragt, ob das Scheitern des Prozesses auch ein politisches Signal wäre. Die Feststellung, dass dieser Kessel oder auch einzelne Maßnahmen in Kesseln, dass sie es zuführen, rechtswidrig wäre, das hätte natürlich vor allem eine immense politische Bedeutung. Und es hätte auch für andere Verfahren, die ähnlich gelagert sind, auch eine wesentliche Bedeutung. Es würde dazu führen, dass wohl doch einige andere Verfahren jetzt dann auch eingestellt würde. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob das Gericht zu dieser Feststellung kommen wollen würde. Wenn aber doch so offensichtlich Rechtsverletzungen stattgefunden haben, kann die Argumentation des Anwalts doch gar nicht scheitern, denke ich. Es sagen doch alle, dass es rechtswidrig war. Wir haben Feilitsch gefragt, ob das schon erwähnte Statement des RAVs, der Verein republikanischer Anwältinnen und Anwälte, da etwas ausrichten kann. Der RAV ist erstmal nur eine Berufsvereinigung kritischer Rechtsanwältinnen. Ich denke, dass es eine Bedeutung hat für zum einen für Rechtsanwältinnen, dass hier dieser Berufsverband sich da deutlich positioniert hat. Das stärkt mir den Rücken und es ist natürlich auch der Diskursraum, in dem ich mich bewege, um dort eben auch da Argumentationshilfen und so weiter zu führen. Eine wirkliche Einfluss auf gerichtliche Entscheidungen hat er so natürlich auch nicht. Im Grunde ist das Fehlverhalten der Polizei aber schon offengelegt. Fast alle Klagen wurden fallen gelassen. Und trotzdem, so offensichtlich Unverhältnismäßigkeit von Behörden und der Polizei ist, so sehr sind Betroffene noch immer von Repressionen betroffen. Zuschauen in den Prozessen ist ein Mittel, das die Zivilbevölkerung nutzen kann. Zwar kann Öffentlichkeit laut Feilitsch konkret im Prozess eher weniger ausrichten, ist aber für die Betroffenen relevant. Ich glaube, Öffentlichkeit spielt vor allem für die Betroffenen eine Rolle. Für die ist es natürlich keine angenehme Situation, vor so einem Gericht zu stehen. Und es ist wichtig zu zeigen, dass man da eben nicht alleine steht. Wir haben einen Beitrag gehört über den Tag X und einen Prozess, der jetzt gerade gestartet ist und weiter beobachtet wird und möglicherweise auch von uns unter die Lupe genommen wird bzw. befragt wird. Ja, ich bin Lena, bin jetzt hier bald am Ende dieses Morgenmagazins. Es ist 10:12. Bis 10 Uhr sende ich hier. Danach gibt es im Anschluss, zumindest auf Radio Korax, ein Spezial zu hören, beziehungsweise eine Sendung namens Korax Intim. Intim im Sinne von, wir schauen mal hier ganz im kleinen Kreis an, was die Redaktionen und den Verein Korax betrifft, sprechen eine Stunde darüber. Ich bin aber nicht nur bei Radio Korax zu hören, sondern auch in anderen freien Radios, zum Beispiel in ganz Sachsen, unter anderem in Leipzig und Dresden, bei den freien Radios Berlin-Brandenburg, in Berlin und Potsdam, in Frankfurt an der Oder, in Marburg und in Stuttgart. Falls ihr mir zugehört habt, freue ich mich darüber und hoffe, euch den Morgen ein bisschen erträglich gemacht zu haben. Unter anderem vielleicht mit meiner Musikauswahl, mit der ich auch noch nicht ganz durch bin. Ein paar Minuten haben wir ja noch Zeit. Ich habe schon vorhin einmal davon gesprochen, dass schon gestern Abend ein Konzert stattfand in Berlin und heute Abend, dass dieselbe Band nochmal zu hören sein wird in Berlin, nämlich The No Twist. The No Twist ist als Pocketband unterwegs, nämlich in kleinerer Besetzung, und sie spielen ihre früheren Sachen, Songs von den ersten Alben, und ich freue mich sehr drauf. Ich werde da nämlich gleich hinfahren in die Hauptstadt und mir das heute Abend mal ansehen. Und ich habe gesehen, dass die Band Support Acts mitgebracht hat, sowohl gestern Abend als auch heute Abend wird es einen Support geben, und dieser wird sein Günner Künier, die ich vorher nicht kannte und mal reingehört habe und jetzt nochmal kurz mit euch zusammen reinhören möchte. Ses Sen Ben heißt der Song, den ich mitgebracht habe. Thank you. Ses Sen Ben von Günnar Künia, haben wir gehört, wird heute Abend Support sein für das leider schon ganz ausverkaufte Notwist-Konzert im Lido. Ich habe es aber vorhin schon gesagt, vielleicht hat man ja Glück, wenn man jetzt unbedingt noch hin möchte und sich abends an die Kasse stellt oder vor die Location. Denn manchmal ist es ja so im November, dass man krank ist, nicht dabei sein kann und dann noch vor dem Konzert die Karten verkauft oder vielleicht für günstiger sogar abgegeben werden, wer weiß. Ich weise noch kurz auf Unternehmungen, Veranstaltungen hin, die hier in Halle zu besuchen sind. Ich habe mal kurz ins Kinoprogramm geguckt und mir ist aufgefallen, heute am Vormittag, jetzt gleich sozusagen um 10.30 Uhr, findet man wieder im Push-Kino Kinderwagen-Kino statt. Eine, finde ich, ganz interessante Idee für alle, die mit kleinen Kindern betraut sind und trotzdem Kultur genießen wollen. Da wird heute um 10:30 Franz K. gezeigt, ein weiterer Film über Franz Kafka, und ein guter Freund von mir, der großer Kafka-Fan und auch Kenner ist, hat den sich angesehen und hat den für gut befunden. Das macht Lust und Laune, finde ich, sich diesen Film anzusehen. Heute im Push-Kino in Halle, abends um 8:30 findet dann die Sneak Preview statt mit Filmquiz, wer dazu vielleicht Lust hat. Und außerdem gibt es im anderen Programmkino heute den letzten Tag des Filmfestivals Cinema Italia 2025, und der Film, der heute Abend gezeigt wird, heißt Confidenza und klingt auch sehr verheißungsvoll. Confidenza, das bedeutet Vertrauen. Es handelt sich um ein Filmdrama von Daniele Lucchetti oder Lucchetti, und Musik kommt von Tom York von Radiohead, und der hat sich als Soundtrack-Macher oder als Filmmusikkomponist schon talentiert erwiesen. Von daher vielleicht auch eine Empfehlung, heute ins Sasi zu gehen und sich den letzten Film des italienischen Filmfestivals anzuschauen, Confidenza. Ich verabschiede mich jetzt hier am Mikrofon mit einem Song, der ziemlich lange geht. 8,5 Minuten, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, aber die restlichen Minuten dieses Morgenmagazins kann er uns noch verschönern. Er kommt von dem Orchestra Baobab und heißt Utru Oras. Und genau, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch, hier jetzt heute am 12. November, und habt noch eine gute Restwoche. Do sopele kumu kiasik lua nyokomo. Mas também se pega atrás de ser, mas atrás de ser, que é conhecido. Outro ano também se pega atrás de ser, mas atrás de ser, que é conhecido. Lua e para nós, e aqui mangue na contra cubicilão, game se matir, e sam certo com na fio. Luto de ronda de marca, diga cuspi na mão, puta moia na som, com maio suco. Quando é gata no muiaque, iaque, chibirque, tu só falei como que assim, lua, nho como. Perfect.